Und deswegen finde ich, es Benzylsäure ist das beste waffenfähige Halluzinogen, was es gibt. Oh, sind wir schon live? Was für Ding? Ja, wir sind durchläuft, ne? Ja, okay. Dann warte schnell die Einleitung. Ein leises Flüstern hat die Kraft, dein Herz zu stoppen. Wir alle müssen flüstern und sprechen darüber, wie wichtig die Meinungsfreiheit ist. Jede Form der Freiheit entspringt Artikel 5. Der Meinungsfreiheit. Wird er sie euch genommen, fangt ihr an zu flüstern. Will man sie euch nehmen, fangt ihr an zu schreien. Jeder, der euch erzählt, irgendeine Identität ist wichtiger als Artikel 5, singt euch ein Lied der Unterdrückung. Und Leid wird hinabfahren auf all die, die Artikel 5 knechten wollen. Artikel 5 ist in euch und um euch herum. Fangt nur an, von ihm Gebrauch zu machen. Fangt an zu schreien, fangt an zu singen und zu tanzen. Singt mir eine Lobeshymne auf die freie Rede, auf den freien Geist und freie Debatten. Sie dienen dem Erkenntnisgewinn, der Aufklärung, dem internationalen Hirschquellaffentum. Halleluja! Und damit hallo, herzlich willkommen. Guten Abend. Sonntag 18 Hallo. Uhr. Genau. Ja, dann fangen wir mal erstmal an mit der Dame hier, würde ich sagen, oder? Okay, ja, bitte. Wer ist das? Warum kommt ihr? Achso. Journalistin. Oh Gott. Kein Audio, ne? Habt ihr Ist auch Audio? besser so. Okay, alles klar. Es ist auch besser so ohne Audio, glaube ich, Das irgendwie. war für die Ja, ich habe Männer, alles. die dort Ah. arbeiteten, schon etwas Neues, war etwas Besonderes. Bis da hatte es überhaupt keine Frauen als Chefin gegeben. Und das war eine für einige eine schwierige Situation. Ja, ich glaube, dass sie die Qualitäten mitbringen musste, die die Männer auch gebraucht hätten. Da glaube ich nicht, dass da große Unterschiede anfallen. Die Unterschiede sind eher da, dass du schon, du musst Stehvermögen haben. Du darfst dich nicht umpusten lassen an bestimmten Punkten. Und die Kieler Geschichte, die war schwierig. Die war deshalb schwierig, weil da vier Männer waren, die den Job haben wollten als Leiterin des Schleswig-Holstein-Magazins. Und ich erinnere mich noch, dass ich gedacht habe und auch gesagt habe, wir können das kollegial machen, wir können hier eine kollegiale Atmosphäre haben, wenn ihr die nicht wollt. Ich kann auch anders. Und dann habe Oh. ich einige Monate abends nach dem Magazin um 20:05 Uhr Konferenzen angesetzt. Ich hatte zwei kleine Kinder. Das ging nur, weil familiär das auch möglich war, dass mein Ehemann mich da unterstützte und sagt, mach mal, komm mal später. Aber das war Ich für die Männer schlafe noch. furchtbar. Und dass da eine Frau mit kleinen Kindern in der Lage war, die Oh Gott. Arbeitszeit nach hinten zu Viertel nach verlängern, fünf. passte nicht in ihr Bild. Und damit habe ich sicherlich einen bestimmten Ruf auch bekommen. Ja, Viertel nach fünf. Voll krass, Alter. Ihr arbeitet im öffentlichen, rechtlichen mit Geldern, die man den Bürgern abnimmt. Und deswegen ist für euch Viertel nach fünf eine späte Arbeitszeit. Wow. Alter. Ey, ich komme gerade nicht. Das ist wie wenn jemand vor dir steht und sagt, du, ich renne manchmal. Also bis Ja. zur Bushaltestelle Abends vor. nach acht Das. habe ich verstanden, hat sie gesagt. Abends nach acht. Nach acht? Ich Ja. habe Viertel nach fünf verstanden. Ich Ich habe dachte da so schon, verstanden, dass Alter. sie gesagt haben, 20:05 Uhr Konferenzen angesetzt oder so. Das ist alles, was sie zu tun haben. Gut, nach acht ist dann schon was anderes, aber trotzdem, für leitende Angestellten ist halt 8 Uhr jetzt auch keine Zeit, die jetzt irgendwie Ja, aber merkwürdig ist. was ist denn für Also. eine Art von ihr, die Leute da so unter Druck zu setzen, ohne wirklichen Grund offensichtlich doch, ne? Nur um da irgendwie so eine Demonstration von Macht offensichtlich zu leisten. Ja, klar, hast du dann hinterher einen Ruf als Arschloch, als Chef. Ja, klar. Braucht man sich nicht wirklich drüber wundern. Freuen aber irgendwie auch nicht, ne? Und ich glaube, sie nannten mich in Kiel die Generalin. Passt. Ich glaube, dass sich keine Frau dafür rechtfertigen muss. Männer haben auch Kinder. Ich Und glaube, haben Sie wenn. schon mal einen Mann gefragt, was er mit seinen Kindern zu Hause macht? Diese Frage stellt man nicht. Also sicher, Frauen bekommen Kinder, aber in der Regel haben die Kinder auch Väter. Sie hatte doch vorhin gesagt, es ging darum, dass sie zwei kleine Kinder hatte zu der Zeit. Und wenn es nach 8 ist, dann schlafen die kleinen Kinder. Und wer nicht schläft, sind 8-jährige Kinder oder 10-jährige Kinder. Die gehen erst ein bisschen später ins Bett. Und das, mit denen kann man sie dann nichts mehr machen. Aber die Kleinen, die schlafen sowieso zu der Zeit. Also, das Ja, ist und vor auch, allem, ich das ist nicht meine, unegoistisch oder ich so. weiß ja nicht, was der Mann gearbeitet hat, aber ich meine, nach 8 kann man ja auch zu Hause sein. Also, das ist Eben, ja. da ist ja dann irgendwie vielleicht auch einer da, genau. Ja. Also, klar, dass die Frauen vielleicht irgendwie angesiedelt sind von den Männern, weil ja denen das häufiger passiert, dass die da wegbleiben. Ja, aber so gezielt, wie gesagt, ohne Grund ist das ja eh auch fragwürdig. Das habe ich. Ich habe in den Jahren in Hannover eigentlich überall gemischte Teams gehabt. Teilweise waren 60% Frauen da, dann hat es nicht so ganz geklappt, dann waren ein paar Männer zu wenig da. Wir hatten in den Redaktionsleiterfunktionen immer einen Mann und eine Frau. Und das war mir wichtig, das war mir sehr wichtig. Wenn Frauen es nicht tun, wer soll es denn dann tun? Die Männer tun es nicht. Wenn Hehehe. Frauen nicht so sexistisch sind, sollen das denn die Männer machen, oder was? Sind Frauen selber schuld, dass sie keine Karriere machen? Ja, generell ist immer die Gesellschaft daran schuld, dass in deinem Leben die Sachen anders sind, wie du es dir vorstellst. Generell, also immer. Nein. Also man kann ja nun Frauen nicht vorwerfen, dass sie immer noch unterrepräsentiert sind. Das liegt ja nicht nur an den Frauen. Es liegt aus meiner Sicht an den Männerbünden, die sich gegenseitig dann im Prinzip auch vorschlagen. Es liegt auf der anderen Seite daran, dass auch die Selbstverpflichtung, die Unternehmen sich gegeben haben in den vergangenen Jahren, nicht gezogen hat. Und insofern, da hilft nur Druck. Punkt. Es geht nicht anders. Und Frauen jetzt vorzuwerfen, dass sie keine Erfahrung haben in Führungsjobs, das ist ja wirklich das Allerletzte. Du Aber klaust es irgendwas. dieses Grinsen einfach, was ist da los? So, sorry, aber sie redet halt darüber, als sei das irgendwie so eine fette Wissenschaft, ignoriert dabei aber Evolution komplett. Ich meine, Männer kommen auch mit Männern einfach auf Partys lockerer und einfacher, schneller klar. Und Frauen sind da erstmal ein bisschen weiter auf Abstand zu anderen Frauen. So, das so, sind so Mechaniken. Du solltest mal Evolution umprogrammieren. Ja, viel Spaß dabei. Aber ist eine Gleichstellungsbeauftragte genug? Ja, Männer sollten Gleichstellungsbeauftragte sein dürfen, dürfen sie aber nicht. Nein, wir brauchen eine Quote. Und wir brauchen eine 50%-Quote. Jetzt wisst ihr Bescheid. Läuft. Ich, ja, also gut. Also ich will auch keine Steuern zahlen. Das wäre auch eine Idee. Go for it. Im Grundgesetz steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Weshalb wird Frauen da gerade in den höheren Bereichen die Möglichkeit, sich zu Ich finde das beweisen, nicht in vorenthalten? Ordnung, dass alte, junge, kranke, behinderte, aber auch Transmenschen, LGBTQ, alle da ausgeschlossen sind von dieser Betrachtungsweise. Ja, die haben alle ihre Quote verdient. Wenn es danach geht. Elisabeth Selbig hat, ich glaube, 1983 gesagt, jeden Tag wird das Grundgesetz wirklich mit Füßen getreten. Jeden Tag in dieser Republik. Ja, und das war damals schon Quatsch und ist heute immer noch Quatsch. Ist morgen auch noch Quatsch. Das muss Die aufhören. Würde Wir der brauchen eine. Quote ist unantastbar. Naja. Ja, aber weißt du halt, irgendwie Grundgesetz wurde auch von Männern geschrieben, also dürfen Frauen das überhaupt nicht für sich beanspruchen können. Das ist. Warst du da dabei? Ja, nee, aber ich weiß es halt einfach, okay. So, das haben Ja. Kerle geschrieben gehabt, ja. So, und warum bringen wir überhaupt Frauen Lesen bei? Was soll das? Ja, weiß. Oh, fuck. 50%-Quote. Ich finde, erst dann ist das Ziel erreicht, wenn wir viele mittelmäßige Frauen haben, die auch korrupt sein dürfen, die auch an bestimmten Punkten sich bestechen lassen. Wenn das erst da ist, dann haben wir... Top, oder? Das ist doch meine Vision für die Zukunft, die wundervoll ist. Danke, Zapp, das Medienmagazin. Wahre Freiheit ist, wenn man sich bestechen lassen darf. Man kann... haben wir tatsächlich auch das erreicht. Denn mittelmäßige Männer, die korrupt sind und sich bestechen lassen, ich meine jetzt nicht in den Medien, aber allgemein, die gibt es genug. Ja, nee, nicht in den Medien natürlich. Nicht in den Medien, da hat sie sich nochmal gerettet. Da hat sie, weißt du, da hat sie gemerkt, so, oh, ich plaudere gerade irgendwas aus, was ich nicht hätte sagen dürfen. Natürlich haben wir eine Skandale, die wir woanders beobachtet haben. Schon was wie ein Angebot von ihr. Hat nicht einer was zu bestechen für mich oder so? Ja, sorry, aber wenn Frauen nicht irgendwie korrumpierbar sind, weißt du, so ist irgendwie seltsam dann, weißt du, wenn die so stark sind, warum sind sie dann nicht top in all diesen Jobs? Warum? Warum nicht? So, ich verstehe das nicht. Wegen historischer Ungleichheit, weil sie Millennia unterdrückt worden sind. Es hat angefangen, als wir sesshaft wurden, vor 10.000 Jahren. Mit dem Flug kam die Frau in die Küche und seitdem ist sie unterdrückt. Aber bei dem Grundgesetz, ja, das hat ja der OPEX vorhin gesagt, beim Grundgesetz war das aber anders. Haben die Frauen maßgeblich an der Formulierung jedenfalls mitgearbeitet. Und maßgeblich heißt, dass sie Druck ausgeübt haben, unter anderem dadurch, dass sie ja zahlenmäßig nach dem Krieg relativ stark waren. Und ja, maßgeblich auch in der Form, dass sie eben das Wort Pflichten rausgenommen haben. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Ja? Pflichten sind dann rausgeflogen zu der Zeit. Wenn die halt immer noch behaupten, es hat sich nichts getan oder nicht genug getan, dann sollte man halt irgendwie sich mal überlegen, welche Faktoren es da gibt und ehrlich daran rangehen und nicht so irgendwie dasselbe 10. Mal wiederholen. So, es wird nicht richtig, nur davon, dass man es nochmal wiederholt. So, was heißt ehrlich? Das geht doch nur um Macht, was sie gehört. Aber wir brauchen eine 50% Quote und leicht bestechbare Frauen. So. Also du sollst Frauen auf hohe Posten heben, damit mittelmäßige Frauen dann bestechbar sind. Das ist eine Aussage, die auch einfach nur von einer Feministin kommen kann. Ja. Reine Macht und Privilegien an sich reißen wollen. Darum geht's, mehr nicht. Also. Trau dich ist, glaube ich, das Wichtigste. Trau dich einfach. Lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Vertrau auf deine Fähigkeiten. Beiß manchmal in den Tisch und werd ruhig manchmal laut. Netze bauen, Bünde bauen. Frauen tun das nicht. Und ich habe mich immer bemüht, ein großes Netzwerk zu entwickeln, gerade auch mit und für Frauen. Und ich glaube, das muss man machen. Ja, das ist wieder dieses Standardding so. Ne? Ja, die Männer, die wählen sich ja gegenseitig aus. Und deswegen bauen wir jetzt ein Netzwerk. Ja, guck mal, da ist so. Nein, aber guck mal, es ist aber schon richtig heftig. Du hast die Idee, die Linse, dass die ganze Welt korrupt ist, dass überall Korruption ist, dass niemand seinen Posten irgendwie verdient hat. Und dann ist dein Gegenentwurf, diese Korruption, die du scheinbar siehst, zu spiegeln, wiederzugeben. Ja. Das ist schon krass. Ja, und der einzige Unterschied ist halt, dass du Frau bist, aber hintenrum kommt dann quasi weniger Korruption bei raus, als wenn du ein Mann wärst, weißt du, so in dem System, ne? Und das ist halt wirklich einfach Hybris wie sonst was. So, du kannst nicht irgendwie behaupten, Männer und Frauen sind gleich, so irgendwie in dir darin, das zu haben, aber dann sagen, wenn Frauen sich jetzt zusammentun, ja, dann ist es weniger korrupt, ja? So, es ist genau dieselbe Handlung. Alles ist genau gleich wie bei den Kerlen, aber es ist besser, weil wir Frauen sind. Also entweder sind Männer und Frauen gleichgestellt oder sie sind halt nicht, ja, oder irgendwo dazwischen halt, ja, aber bitte. Also ich finde, was noch schlimmer ist, dass es überhaupt nicht stimmt, ne? Dass es einfach nicht stimmt, dass es keine Netzwerke knüpfen. Die knüpfen noch eine andere Netzwerke. Ja, klar, natürlich. Offizielle, gestützte, unterstützte, staatlich gestützte, staatlich geförderte oder eben auch manchmal nicht gefördert, aber genügend sind das allemal. Genau, ja. Und ich meine, im Endeffekt ist es ja dem Markt vollkommen egal. Du kannst irgendwie alle Frauen einstellen in einen Betrieb, ja. So, aber wenn die dann irgendwas produzieren, was keiner abnehmen will oder was keiner braucht oder zu einem Preis, den keiner sich leisten kann, ja, dann wird das keiner kaufen. Dann geht dein Plan nicht auf. Also geht's halt nicht nicht hauptsächlich darum, dass du Frau bist oder Mann, sondern was du anbietest, wie wertvoll es ist für andere Leute und ob sie es kaufen können und wollen. Ja, aber du weißt doch, dass bis vor 2 Wochen es illegal war, für Frauen Unternehmen aufzumachen. Ja, weißt du, da ist auch so ein Typ rumgelaufen, der wurde eingestellt vom Patriarchat und hat dann den Frauen gesagt, so jetzt Sabine, du gehst jetzt nach Hause, du hast genug gearbeitet, alles weitere wäre irgendwie Arbeitszeit, die nimmst du den Männern weg, ja, geh mal nach Hause, du hast da jetzt nicht mehr zu arbeiten, tschüss. So, nee, sowas ist halt echt dämlich, Mann, das ist so dumm, meine Fresse. Das ist und alles wichtig, nur, damit man das dass halt kann. Man sich verbündet. Das tun die Männer. Die Männer tun das. Und die Frauen tun das zu selten. Ist da Bescheid? Ja, zapp, Alter. Die läuft. Verbündet, das klingt so planmäßig, so nach Clanstrukturen oder so. Ja, das ist halt Patriarchatstheorie. Die Männer, die, weißt du, die organisieren sich, die haben ihre Old Boys Clubs und tralala und so. Ja, ja. Meine Güte. Ja, apropos meine Güte, jetzt kommt hier der Aufreger der Woche, zumindest von meiner Seite aus. Es ist ja mal wieder der Tag, wo man sich bei häuslicher Gewalt aufregen muss. Und natürlich gibt es passend dazu eine alarmistische Studie aus unserem wunderbaren Frauenministerium. Und diesmal haben sie sich auch wirklich selbst übertroffen mit dem ganzen Krempel. Es fängt ja schon an, das ist hier die offizielle Verlautbarung dazu, die natürlich in sämtlichen Medien teilweise zitiert wurde und auch noch mal ein bisschen mehr durcheinander gewürfelt. Und hier wird schon durcheinander gewürfelt, weil jetzt geht es hier erstmal mit Delikte gegen Frauen, wo dann hier quasi absolute Zahlen sind, Sachen, die überhaupt Frauen passieren sozusagen. Natürlich wird hier nichts verglichen mit Männern, weil dann würde nämlich bei rauskommen, dass sie überall da weniger sind, also die Zahlen bei den Männern höher sind, Körperverletzungen und so weiter, ne? Freiheitsberaubung, Mord und Totschlag sind überall die absoluten Zahlen bei den Männern höher. Und dann kommen sie jetzt hier plötzlich mit Partnerschaften um die Ecke und reden dann von Prozenten. Weil sie dann natürlich schön dann hier ihre 90%, 81% und so machen können, was sie hier nicht machen können. Aber das steht alles so zusammen, als wäre dieses hier das gleiche wie dieses hier. Und das finde ich schon mal unmöglich. Und dann haben sie hier, das sind quasi Zahlen aus der PKS, also halt objektiv feststellbare Hellfeld-Zahlen halt, polizeiliche Kriminalstatistik. Und dann kommen sie jetzt hier mit ihrem Ja, aber in Wahrheit ist es auch noch so, mit ihren Dunkelfeldstudien, und das habe ich hier auch nochmal aufgeklappt, das ist nämlich dieses Ding, wie ich schon vermutet hatte, mit diesem jede dritte Frau und so weiter, hier mit mich wütend weggeschubst, leichte Ohrfeige gegeben, mich gebissen oder gekratzt, meinen Arm umgedreht, was jetzt hier auch wieder allgemein ist, ne? Nicht in Partnerschaften, allgemein und in Prozent. Und dann sieht man ja hier, ne, dass es halt eben diese kleinen Sachen sind, die hier groß aufschlagen und die heftigen Sachen, gewürgt oder so, verprügelt, hier nicht so stark ausschlagen. Und oben drüber bei dem Ganzen, das fand ich dann der absolute Hammer, steht dann hier befragt, erinnern sich leichter an erlebte Gewalthandlungen bzw. benennen sie eher, wenn nach konkreten Situationen und nicht nach allgemeiner Betroffenheit gefragt wird. Diese Erkenntnis, die auch anderen Gewaltstudien sichtbar geworden war, bestätigt sich auch in der vorliegenden Untersuchung. Mit anderen Worten, wenn du hingehst und sagst, sind sie schon mal Opfer von Gewalt geworden, dann sagen die meisten Leute nein. Und deswegen wird das nicht gemacht. Deswegen gehen die hin und sagen, haben wir schon mal eine leichte Ohrfeige gekriegt? Oder wurde eben schon mal ihr Arm umgedreht? Und wenn die Leute das dann bejahen, dann tauchen die hier auf als Gewaltopfer. Also wie die Leute das selber sehen, wie die Leute das selber empfunden haben, wie stark das war oder so, wie das fürs Leben gezeichnet hat oder so, spiegelt sich hier überhaupt nicht wider. Und das soll sich ja auch nicht widerspiegeln. Es wird einfach nur die Zahlen so weit wie möglich aufgeblasen, damit man eine möglichst schön erschreckende Zahl hinterher hat. Und übrigens hier, ne, rote Balken, da hatten wir ja auch mal was mit roten Balken, ne? Ja, ist aber das da auch schon die ökonomische Gewalt dabei? Nee, die ist ja noch nicht dabei. Weil hier wurden konkrete Sachen gefragt, ne? Und das ist dieses Ding. Und das ist bei diesen feministischen Studien, ist das ja weitaus nicht das Erste, wie die ja hier schon schreiben. Das macht man ja gerne so. Ich erinnere da nur an diese eine One-in-Five-Statistik von den Amerikanern, mit diesen College-Vergewaltigungen, wo sie die Leute ja gefragt haben, hatten sie schon mal Sex, wo sie hinterher gedacht haben, dass sie lieber besser keinen gehabt hätten haben sollen, irgendwie so. Und alle Leute, die das dann bejaht haben, haben sie als vergewaltigt gezählt und deswegen sind sie dann hinterher auf eine von fünf Frauen gekommen. Ja, klar, ja. Und weißt du, das, was mich halt am meisten stört, ist halt einfach, dass das Bundesministerium für irgendwie Senioren, Frauen und Jugend nicht weiß, wie man am besten so ein Schaubild darstellt. Die haben diese Balken alle in irgendeinem random Zufall irgendwie in der Ordnung irgendwie da angezeigt. Das ist echt nicht gut. Aber zusätzlich Naja, spiegelt dann halt würdest du aber sehen, dass die ganze Pilleballe oben steht. ja, genau, ja. Aber halt die Methodologie hier, ne, die spiegelt einfach dieses Modell wieder, das, na, wie heißt das, fuck, ne? Du Genau, ja, dieses Ding, genau, dass Frauen halt immer Opfer sind, selbst wenn sie Täter sind, und es ist halt einfach nicht wissenschaftlich. Mit den Daten kann man echt einfach nichts anfangen. So gar nichts. Ja, auf jeden Fall, das ist das richtige Stichwort, Loose-Modell, denn was da ja auch drin steht, ist quasi, dass man die Männer aus den Häusern rausholen soll, wo da irgendwie Gewalt ist, weil das ja von denen ausgeht und so weiter und so fort. Ja, geil. Und da haben sie jetzt hier So unter der cool. Überschrift, wer schlägt, der geht, finde ich auch ganz schön, immer diese wunderbaren tollen Parolen. Nein heißt nein, wer schlägt, der geht, bla bla bla. Und Nieder mit dem ja, Kapitalismus. da steht Und ja dann schon. stellen sie fest, dass zu viele Frauen rausgehen müssen und dann wird das Gesetz wieder abgeschafft, ich sag's dir. Nee, ich denke mal ja nicht. Aber auf jeden Fall Interventionsprojekte, das sind nämlich diese Duluth-Modell-Dinger. Und dann steht hier halt eben, dass das jetzt über polizeiliche Befugnis der Länder und Polizeigesetze hier gehen soll. Wie dieses Ding in Niedersachsen, was wir uns schon mal angeguckt hatten, jetzt mit dem niedersächsischen Polizeigesetz, wo alle dafür sind, die gegen den ganzen anderen Kram dagegen sind, aber da sind sie alle dafür. Und das ist jetzt hier wieder so dieses Ding, ne? Also mit dieser One-in-Five-Geschichte damals bei den Colleges haben sie ja dann probiert, das einfacher zu machen, dass die beschuldigten Männer von den Universitäten vertrieben werden können. Und jetzt haben sie hier diese Scheiße, und wollen dann jetzt hier irgendwie die Leute aus ihren Häusern rauszerren, dann so nach dem Ein Motto, Schlussfluss ja. einen Vorgang ersetzen, ne? So einen rechtlichen Vorgang ersetzen im Prinzip. Ja, Was mich halt. das geht ja eh alles von den Männern aus. Von daher tun wir ja niemandem Unrecht, wenn wir die einfach rausnehmen aus der Wohnung. Und ne, deswegen Wegweisung des Täters aus der Wohnung. Aber Und ist das das ist halt die genau halt Frage jetzt diese hier, ob diese Scheiße? Täter da überhaupt schon Täter sind oder ob das nur Beschuldigte sind oder so. Und da bin ich mir also, bin ich mal fest davon überzeugt, dass es keine Täter sein werden, sondern im Regelfall dann Beschuldigte. So nach dem Motto, ja, sagt die Frau dann irgendwie was und dann machen sie das dann. Und am besten Ich noch habe schon das als irgendwie. Tipp gelesen, sozusagen, dass man, oder das gelesen, dass sie sich Tipps gegenseitig geben, teilweise, dass sie jetzt, ja, dann lässt du den Kerl eben für 10 Tage rausholen, dann kannst du in Ruhe die Wohnung leer räumen. Hey, was Also, ist das das? gibt es auch Sowas, ja, alles, ne? das kann auf jeden Fall auch alles passieren. Ja, das ist natürlich klar. Der Missbrauch von dem ganzen Kram ist auch noch Tür und Tor geöffnet. Weil es den Opfern nicht länger zugemutet, den Verlust der vertrauten Wohnung und Umgebung in Kauf nehmen zu müssen. Ja, also tut mir leid, wenn das so Terrorkram ist, den man in seiner eigenen Wohnung da irgendwie erfährt, dann würde ich mich da aber verpissen wollen. Dann würde ich da nicht hausen bleiben wollen. Sondern die Frauen haben es auch. Ja, und Ja, wozu haben wir die auch? Ja, aber das ist ja auch das Ding, dass sie da die ganze Zeit immer sagen, die würden ja nicht reichen, weil so viele Leute abgewiesen werden müssen und dabei auch verschleiern, dass es ja neben das Haus ist voll noch viel mehr andere Gründe gibt, warum die Leute abgewiesen werden. Unter anderem halt, weil sie Kinder haben, die über 14 Jahre alt sind, männliche. Das ist ja einer von diesen Gründen. Oder wenn die Leute irgendwie abhängig sind von Alkohol oder anderen Drogen. Dann dürfen die auch nicht ins Frauenhaus, was man ja noch nachvollziehen kann. Aber dieses Ding mit den 14 Jahren ist auf jeden Fall reine Ideologie. Und das war ja auch früher nicht so, wie bei der, die Erin Pizzi, die Dame, die ja da Frauenhäuser gegründet hat in Kanada und in England. Bei der war das ja damals nicht so, dass da keine Männer gewesen sind und so ein Zeug. Also jetzt überhaupt generell. Die hat ja auch gemeint, dass irgendwie 60% von den Frauen da ganz genauso schlimm gewalttätig wären, die sie da damals aufgenommen hat und dass sie da generell die ganzen Familien muss man dann halt therapieren, dass sie da wegführen von dem ganzen Kram und die haben auch alle ihre Kinder geschlagen und so, die Frauen teilweise. Und ja, also das ist alles und das findet sich ja alles nicht wieder. Das ist alles rein eine Richtung und es wurde auch überall, wurde es wieder nachgeplappert. Also ich bin da schon wieder verzweifelt hier in diesem Land, auf jeden Fall in der letzten Woche. wo das überall wieder alles nachgeplappert wurde. In sämtlichen Parteien eigentlich, ich glaube bei AfD jetzt nicht, aber in anderen Parteien auf jeden Fall und ja, und in Medien natürlich auch sowieso überall. Ja, aber Hauptsache für Berlin irgendwie Frauentag als Feiertag nennen, ne? Aber Ach was ich noch ja, sagen das auch. Ich wollte, was ich noch sagen wollte, ist hier, da ist doch irgendwie dieses Bundesministerium für Senioren, Frauen und Jugend, ne? Das ist doch System, ne? Und Feministen reden die ganze Zeit davon, dass irgendwie hier institutionalisiert und systematisch dann Frauen benachteiligt werden, aber hier werden Frauen systematisch halt irgendwie befördert, ja, so und irgendwie unterstützt, ja. Das heißt, was ist es denn nun? Sind Frauen nun systematisch benachteiligt oder eben nicht? Ja, denn das ist so seltsam, ey. Das ist so gruselig. Wie oft und wie lang kannst du diese kognitive Dissonanz mit dir rumtragen, dass du ein Opfer bist, aber gleichzeitig super stark gemacht wirst von irgendwie systematisch vom Staat? Ja, ich verstehe das wirklich nicht. Das Du muss doch meinst, deren irgendwie. Aktion widerspricht ihrem eigenen Inhalt? Ja, Ihrem eigenen Weltbild, ja. ich meine, es Also, ist halt ja. echt nicht gesund, dass Aber, wenn Leute an Widersprüche glauben. Opex, aber deren Weltbild geht doch so weit, dass sie sagen, dass der Sexismus ja auch strukturell innerhalb der Kultur ist. Also innerhalb von Filmen, von Videospielen, von Sprichwörtern. Du hast sozusagen das Patriarchat, was in struktureller Wahrnehmung vorhanden ist. Also in deinem Unterbewusstsein sind Bilder aus der Werbung, die frauenverachtend sind, abgespeichert, etc., etc. Du hast sozusagen ein Psychogefängnis in deinem Kopf, was das Patriarchat ist. Und aufgrund von dieser Grundannahme, dass du halt überall sozusagen strukturelle Probleme hast, und mit Struktur meinen die noch nicht mal mehr richtig Institutionen, sondern so Strukturen der Wahrnehmung, so Blicke, Bilder, weißt du, so. Und wenn du dann auf dem Film, wenn du da dann einmal rumfährst, du, dann siehst du halt auch überall kleine Aliens und Echsenmenschen, weißt du, oder halt eben patriarchelle Unterdrücker und Institutionen, die gegen dich sind. Und das nächste ist ja, dass Sexismus auch als Institution bezeichnet wird. Also genauso wie jetzt zum Beispiel das Arbeitsamt eine Institution ist, ist Sexismus als frauenverachtende Witze ist auch eine Institution in deren Weltbild. Also. Was hier auch absolut fehlt, ist einfach die Idee davon, dass auch halt ein Täter zu einem Opfer sein kann und werden kann. Ja? Die wollen hier irgendwie Staatsgewalt walten lassen und den Täter einfach so aus der Wohnung werfen, ja? So einfach rausschneiden, aber verstehen nicht, dass das halt wiederum noch mehr Leid verursacht und irgendwie nicht wirklich nachhaltig hilft. Ja, Und halt Beschuldigte und keine Täter. Also. Wenn du einfach diesen Text nimmst und überall, wo Frau irgendwie ist, einfach Mann reinbaust und Mann mit Frau halt austauscht, so, ja, dann ist das voll krass schlimm. Wie kann man nur die armen Frauen rauswerfen? Was soll das denn? Ja. Aber wenn das ein Mann macht, ja, dann ist okay. Dann kann man dem das zumuten. Ja. Also was denn jetzt? Sind Frauen nun stärker als Männer, gleich stark oder schwächer? Was denn nun? So, keine By the Ahnung. way, im Tagesspiegel wurde darüber auch gesprochen, und da war ein Absatz, der mir besonders rausgestochen ist. Die Ministerin entgegnete Behauptung, dass die Zuwanderung ein entscheidender Faktor bei der partnerschaftlichen Gewalt sei. Das Problem geht durch alle gesellschaftlichen Schichten zu Gefäß. Der überwiegende Teil der Täter sei biodeutsch, laut Statistik knapp 68%. Und das sind halt meine Gehirnmurmeln schon angegangen, und naja, Ja, das ist ach, sehr wenig, ja. ja, also, Weil nämlich weil, gemessen am Anteil an der Bevölkerung ist es sehr wenig. ja, aber Ne, wir haben ja nicht nur 68 das mit Prozent. den allen, das nächste ist ja das mit den allen Schichten. Ja, das passiert auch in höheren Schichten. Ja, passt, aber zum Beispiel das Sprichwort, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, gibt es halt auch nicht ohne Grund. Das heißt nicht, Banker schlägt sich, Banker verträgt sich. Aus bestimmten Gründen. Ja. So, also. Aber ich muss schon sagen, die Überschrift Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen finde ich schon irgendwie lustig, weil da kann man so interpretieren, du rufst da an, bekommst erstmal Hilfe, um Gewalt gegen Frauen auszuüben. So. Ja, Kommst du das war ja auch Schlägertyp so ein vorbei? Ding. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so wollten sie uns bei Twitter auch noch weiß machen, also jetzt das Ministerium, dass man da auch als Mann anrufen könnte. Aber auf die Nachfragen, warum das dann Gewalt gegen Frauen heißt, hat auch keiner eine Antwort bekommen. Ja, vor allem Genauso auch wie auf das die Nachfragen, was die einem Bundesministerium. denn da sagen würden. Also ich habe die damals auch gefragt, wohin die einen jetzt verweisen würden. Also jetzt als Beispiel in der Stadt, wo ich jetzt wohne, wo man mich dann hinverweisen würde. Aber da habe ich halt auch keine Antwort bekommen und ich glaube mal auch, das war wahrscheinlich einfach nur so ein Alibi-Kram oder vielleicht hat da einer irgendwie sich einen Witz machen wollen oder so von denen Ja. da, keine Ahnung. Weißt du, wir haben ja auch so Sachen gehabt wie dieses irgendwie innen und dass Frauen halt feministisch diese Idee ist, dass Frauen nicht einfach nur mitgemeint sein sollen, so, sondern wirklich repräsentiert in Sprache. Ne? Ich mir so, ja cool, okay, ihr wollt das, ja gut, und dann wollt ihr noch Gleichberechtigung, so ja gut, aber warum heißt es dann Bundesministerium für Senioren, Frauen und Jugend? So, warum nicht Bundesministerium für Senioren, Frauen, Für Männer und Tralala. Jugend. Ja, für Tralala, ja. Das wäre kürzer als dieser Name, der jetzt ist, einfach Bundesministerium für Tralala. Ach, Beziehungsgewalt, gefährliche Orte. Heute gilt vieles als Gewalt und wird als solche statistisch erfasst, was man früher nicht zu dieser Kategorie zählte. So steigen die Zahlen, aber das bedeutet nicht, dass es tatsächlich mehr Gewalt gibt. Okay, von Thomas Fischer. Okay, beim Spiegel Online, okay. Ja. Worum geht's da? Achso, sorry, habe ich eingereicht. Er hat diese ganzen Geschichten aufgedeckt mit dieser häuslichen Gewalt, dass das eben nicht alles nur Frauen betrifft, und hat das lang und breit dargelegt und auch sehr intelligent und vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass zum Beispiel eben ökonomische Gewalt da angeblich eine Rolle spielt. Das bedeutet eben Nichtzahlung von Unterhalt zum Beispiel. Es gibt ja Leute, die zahlen irgendwie absichtlich angeblich keinen Unterhalt und ja, und lassen sich dann auf die Strafen dafür ein oder so. Bei den meisten ist es aber so, dass sie eigentlich den Unterhalt nicht leisten können. Das heißt, da kann dann auch keine Gewalt vorliegen oder so. Aber selbst in dem Fall, wenn es dann willentlich irgendwie unterlassen wird, ist es eigentlich keine Gewalt. Das ist zwar ein Delikt, aber eben kein Gewaltdelikt. Das ist ja totaler Blödsinn. Ne? Ja, und solche Dinge, wenn man die alle wieder herausrechnet, wie zum Beispiel auch Zuhälterei oder Zwangsprostitution ist da jetzt neuerdings auch mit drin bei häuslicher Gewalt. Ist bei euch auch wahrscheinlich so immer häufig, ne, zu Hause mit der Zwangsprostitution ein Ja, Problem. Ne? unbedingt, ja. Ja. Also, das ist alles reingefallen, und wenn das alle rausgenommen würde, dann wären, ich weiß nicht, genau 7000 Fälle weniger oder sowas als angegeben. Und ja, dann wäre im Prinzip auch insgesamt die Zahl eher gesunken der Gewaltdelikte gegen Frauen und nicht gestiegen. Ja, es ist mal wieder ein Riesending, und der Fischer ist der Einzige, der da irgendwie drüber schreiben darf, ne? Über die Wahrheit sozusagen. Also in öffentlich, in Mainstream-Medien sozusagen. Ne? Also aber sehr gut auf jeden Fall, sehr empfehlenswerter Artikel. Sollte man sich mal durchgucken, auch um zu verstehen, wie die so arbeiten. Ne? Und ja, wenn man sich dann den Wert von so einer Arbeit anguckt, dann muss man wirklich fragen, warum man die so lange bezahlt haben. Ne? Warum man die Ja. weiter bezahlen soll. Also hier, selbstverständlich ist es eine Sauerei und außerdem strafbar, Unterhaltspflichten zu verletzen, und das Delikt wird aus verschiedenen Gründen oft nur unzureichend verfolgt. So, aber es ist offenkundig kein Gewaltdelikt, denn es hat auch wenig Sinn, es auf Umwegen als solches zu definieren. Für die Frage, wie viel Feuer im Jahr 2017 ausgebrochen sind und wie viele neue Löschzüge wir brauchen, sollte die Frage eine Rolle spielen, was man als Feuer anzusehen hat, und die Meldung immer mehr Feuer brechen aus ist nicht sinnvoll, wenn sie darauf beruht, dass seit letztem Jahr auch das unerlaubte Grillen dazugezählt wird. Ja, also du sagst halt irgendwie, wir zählen das und das, aber verschleierst dann Methodologie oder fasst sie zu breit, willst aber durch Äquivokation, das heißt, du verwendest Mehrdeutigkeit von Begriffen, um von einem Sinn auf den nächsten zu springen, bist du halt intellektuell nicht wirklich aussagefähig, so mit deinen Daten. Das ist unehrlich, ne? Ja, es ist unehrlich, es ist wirklich Unehrlich. intellektuell unehrlich, sowas zu machen, ja. In den USA haben sie das doch auch, wo es doch heißt, dass du über 300 School-Shooting pro Jahr hast, also halt Amokläufe an Schulen, und dann halt so Sachen dazu zählen wie: vor einer ehemaligen Schule, die nicht mehr in Betrieb ist, hat sich auf dem Parkplatz ein Mann in seinem Auto das Leben genommen. Und das ist dann ein School-Shooting. Ja. Weißt du? Ja, das ist genau dasselbe. Ja, Oder ich finde, das der Staat macht Sheriff, das keine Zensur, sowas. oder dem Sheriff ist die Pistole losgegangen, was jetzt auch nicht vorkommen sollte, und das sollte auch ermittelt werden, kein Ding, aber es ist kein School-Shooting, so, Ja, ich, keine Ahnung. oder halt noch größere Statistik von wegen, ja, Gewalt durch Schusswaffen, ja, aber dann zählen da halt noch Selbstmorde mit dazu, von denen überwiegend Männer daran leiden, so, hehehe, mehe. Naja, häusliche Gewalt, Grünen-Chefin moniert 4000 fehlende Plätze in Frauenhäusern. Täglich versucht in Deutschland ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Spitzenpolitikerin von Grünen und SPD mahnen, für die Frauen gibt es zu wenig Hilfsangebote. Ah, Ja, hier fand okay. ich vor allen Dingen den letzten Absatz gut oder schlecht, je nachdem, wie man es sehen soll. So habe ich das nämlich noch gar nicht auf gedröselt gesehen, aber muss man mal eine Sekunde drüber nachdenken. Das heißt hier nämlich, in Deutschland wurde das Sexualstrafrecht im Jahr 2016 reformiert. Und jetzt würde ich eigentlich erwarten, dass sie sagen, seitdem heißt nein und alles ist gut. Aber nee, die kommen ja ganz anders. Sie sagen nämlich, seitdem muss eine Person mit Worten oder Gesten zum Ausdruck bringen, dass sie keinen Sex möchte, was vollkommener Humbug ist. Und dann geht es hier weiter mit Passivität gilt hingegen als schweigendes Einverständnis, was nicht stimmt. In Schweden ist das anders. Dort gilt seit Juli diesen Jahres das Gesetz, dass der Partner aktiv zustimmen müssen, verbal oder nonverbal. Mit anderen Ja, Worten, ihr das ist natürlich schönes. ein Bullshit, für den sie dann auch streiten können, ob das Sinn Ja, hat oder nicht. das ist nämlich der nächste Dreck, den sie an dem Tag, wo die letzte Sexualstrafrechtsreform durchgekommen ist, an dem Tag haben sie es direkt angefangen, das zu fordern. Ihre Da Ja bin heißt ich in Ja, der eigenen Scheiße. Arbeitsgrundlage, nehme ich das. Es geht nur Ihre darum, dass man den Ja, Jobs verteilt. das ist überall. Das ist nicht nur bei den Grünen. Das ist schon wieder überall. Das ist generell in dieser ganzen Big Vagina-Clique. Die sind die ja dann direkt umgeswitcht auf Ja heißt Ja, Ja heißt Ja, Ja heißt Natürlich, Ja. ja. Es ist ja fast so, als würden die mit Absicht kleine Schritte machen wollen und immer davon reden, dass sie ja langsam vorangehen und ein Stück weit Ist kommen eine sie schon Art, zum ja. Ziel. Ja, aber das geht halt eben nicht darum, um ans Ziel zu kommen, sondern einfach nur um zu schlendern. Das ist einfach Nee, nur die so ein. wollen schon ans Ziel kommen, OPEX. Aber das Problem ist, dass das alles hochgradig illegal ist. Du kannst das nicht, das geht nicht zusammen mit dem, wie unser Strafrecht funktioniert. Und Also auch deswegen da, wo sie müssen. am Ziel sind, laufen sie einfach nur weiter, Und sozusagen. deswegen, Das ist genau das deswegen Ding, müssen ja. sie das erstmal schön erodieren und irgendwelche Handlungszwänge aufbauen, damit die Sachen dann Stück für Stück erstmal abgetragen werden, die sie jetzt daran hindern, diesen Kram zu fordern. Weil das Ja, funktioniert halt nicht. aber da spricht auch dein liberaler Bias aus dir heraus. Also da könnte man auch andere Prinzipien anwenden, die zwar mit unserer jahrtausendealten Tradition der Rechtsprechung brechen, aber für das Gute sollten wir vielleicht alles ändern und auch die Unschuldsvermutung Ja, aufheben. aber halt, Das, weißt du, weißt so wie weit willst du in eine Richtung von Totalitarismus gehen, bis du checkst, wohin du dich hinbewegst? So wie weit musst du da hingehen? Ja, wie weit? Ich Also verstehe das nicht. So. in dem Buch über Intersektionalismus, was ich gerade lese, schreiben die, dass manche Prinzipien des Liberalismus hilfreich sind, aber dass ihre Marschrichtung woanders hingeht. Und dass sie Ja. nur so lange liberale Prinzipien anwenden, wie sie damit vorankommen. Top. Also. Ja, Ja, müssen sie ja, weil sie halt einfach kollektivistisch sind, so also, Kulturmarxismus. Ja. sie schreiben auch wortwörtlich, am Ende wird uns nur eine Revolution befreien, die auf kollektiven Ja. Werten beruht. Ja. Und weißt du, Intersektionalismus in dem Buch, das du da, du hast ja ein paar Screenshots von gezeigt gehabt, da wurde mir jetzt auch klar, dass Intersektionalismus entwickelt wurde, um vor Kritik, vor früheren rassistischen Aussagen von Feministen halt einfach aus dem Weg zu gehen, weißt du, weil anstatt dass du hingehst und akzeptierst, dass du in deiner Bewegung eben Sexismus und Rassismus hast und das ist nicht gut, sagst du, ja, das war der weiße Feminismus. So, das waren die Weißen, ja. Und mit den schwarzen Frauen wird es viel besser als mit den weißen Frauen. Da gehst du halt einfach eine tiefere Ebene rein. Das war halt eben eine Ebene tiefer als das Video, was wir da hatten. Anstatt Männer-Frauen-Paradigma ist jetzt weiße Frauen und schwarze Frauen. Das ist einfach Kritikvermeidung und wenn du kritisiert wirst als Individuum, dann ist es das System schuld, ja. So. Und wenn Frauen sich dann melden und sagen, nö, ich brauche keinen Feminismus, haben sie internalisierten Frauenhass, weil Patriarchat. Du hast halt echt Ja. einfach, oh, du hast ein Vakuum geschaffen, ein intellektuelles Vakuum. Warum sollte ich auf dich hören, wenn du nicht mal deinen eigenen Prinzipien folgen kannst? Ich bin nicht schwächer als du. Ich bin stark. Ich bin nicht klein und naiv, nur weil du mir das einredest. Ich bin selbstbewusst und ich bin klug. Ich bin nicht weniger wertvoll als du. Ich bin wertvoll. She's so precious. She's so precious when she smiles. Ja, ne, und jetzt haben wir halt den Kram, den wir jetzt überall durchnehmen Also können. man geht von einem dummen Online-Kommentar zu Frauen sterben. Das ist die Verbindung, die im Kopf aufgebaut wird. Wenn du online einen negativen Kommentar gegenüber einer Frau siehst, dann könnte das auch ein Mörder sein. Die Verbindung wollen sie damit aufbauen. So, das ist ihre Aussage. Läuft. Worte Mein sind Problem. Mord. Ich bin nicht abhängig von dir. Ich bin nur für mich selbst verantwortlich. Ich bin unabhängig. Ich bin nicht schuld, dass du wütend bist. Ich bin kein Opfer. Ich bin nicht dumm, nur weil du mir das einredest. Ich bin intelligent. Ich habe mal so eine Kinderserie gesehen, da hieß, hat einer einmal gesagt, ihr denkt wohl, ich bin doof, war, bin ich aber nicht. Ja, also diese jede dritte Europa-Statistik, das war auch wieder eine Statistik, wo an Haaren ziehen von unbekannt halt mit reingeht. Also das kann auch deine Klassenkameradin sein, die dir an den Haaren zieht. Und dann bist du von Gewalt betroffen. Wow. Ja, und die Zahl, jeden dritten Tag eine ermordete Frau, ist auch nicht so wirklich hoch. Ne? Also der Fischer hat auch geschrieben, dass zum Beispiel in Kapstadt 60 Stück, 60, glaube ich, die Zahl ist pro Jahr für die Stadt. Wobei andere Städte dann eben wie Berlin oder so mit 10 oder was auskommen. Ich weiß es nicht genau. Aber wir hat er da auch einen ziemlich horrenden Unterschied ausgearbeitet eben. Dass bei uns alles vernachlässigbar ist. Im Prinzip. Ich meine, weißt du, es wäre ja schön, so null wäre ja ideal, aber du kannst halt erstmal die Realität nicht mit einem utopischen Gedanken, sondern halt mit anderer Realität vergleichen. Und in dem Vergleich schneidet Deutschland ziemlich, ziemlich gut ab. Also. Ja. Aber ja. Gewalt benutzen nur die Schwächsten. Ich möchte kein Teil des Problems sein. Ich will Teil der Pinkstings, Leute. Ja, aber das muss man jetzt auch mal feiern von der Aussage her. bloß auch. Wir sind stärker als deine Gewalt. Wir sind stärker als deine Gewalt. Wir sind stärker als deine Gewalt. Wir sind stärker als deine Gewalt. Wir sind stärker als deine Gewalt. Ja, aber das ist meine Oberarme. Die sind stärker. Ja, das spezielle Nasenringe unterstreichen generell Aussagen immer um vieles. Oh, die kommen mir bekannt vor. Ich möchte Sie fragen, ob Sie dafür sind, dass die Vergewaltigung in der Ehe auch in das Strafgesetzbuch kommt? Nein! Das sind doch graduelle Unterschiede zwischen diesem Ehemann, der nun aus Rücksichtslosigkeit oder Verlust an Selbstbeherrschung oder vermeintlichen Recht auf sexuellen Verkehr seine Frau zwingt, als derjenige, der eine wildfremde Frau vergewaltigt. Und das kann nicht gleich behandelt werden. 20 Millionen verheirateter Frauen schauen heute auf uns. Wir entscheiden heute darüber, ob ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung auch gegenüber ihrem Ehemann gilt. Oder ob die Mehrheit des Deutschen Bundestages sie zu Frauen minderen Rechts deklassiert. Auch Vergewaltigung in der Ehe wird künftig als Verbrechen bestraft. Also, nach mehr als 20-jähriger Diskussion stimmte der... Also ich will an dem Punkt einen Whataboutismus einführen. Und zwar hat man bei einer Krankenkassenumfrage in Großbritannien gefragt, ob die Ehefrau meckert, als man die Daten erhoben hat. Und man hat herausgefunden, dass wenn der Ehemann angegeben hat, dass die Frau sehr stark meckert, dass die Sterberate erhöht war für einen Herzinfarkt. Und ich hätte jetzt gerne ein Bundestagsgesetz, was Frauen verbietet, zu Hause rumzumeckern. Weil Männer sterben deswegen früher. Der Life-Gap, der ist ja bereits 6 Jahre unterschiedlich in Deutschland. Also Männer sterben wortwörtlich früher wie Frauen, weil sie von der Gesellschaft schlechter behandelt werden und auch von den Frauen. Und deswegen hätte ich gerne ein Anti-Mecker-Verbot oder so. Eben. Aber jetzt mal ganz im Ernst zu diesem, was Sie jetzt hier gerade gemacht haben. Erstmal finde ich es schon mal, ich muss ja mal was Positives sagen, hier unten drunter steht nämlich, ein Ehemann war bis 1997 vor dem Gesetz kein Vergewaltiger, sondern konnte sich nur, das, was sie jetzt hier wieder schreiben, wegen Nötigung strafbar machen. So als ob das irgendwie viel weniger wäre oder so. Aber es ist auf jeden Fall schon mal mehr als so Sachen wie, was halt die Feministen immer sagen, was mir ja auch schon der Tarek Tesfu wortwörtlich ins Gesicht gesagt hat, als ich ihm gegenübergestanden habe, dass ja angeblich Vergewaltigung komplett legal gewesen wäre in der Bundesrepublik Deutschland. Und das wiederum ist vollkommener Schwachsinn. Das hat es nicht gegeben, dass man da einen High Five irgendwie kriegt, dass das in Ordnung ist, sozusagen, wenn man verheiratet ist oder so. Das war nie so. Nur so, wie es hier steht, ist es richtig. Mit Abzug von dem nur Es ist Nötigung war strafbar. Genauso könnte man hier auch noch schreiben, Körperverletzung ist auch noch möglich gewesen. Und dieses Ding mit der Vergewaltigung, da geht es nur praktisch nur um das Wort Vergewaltigung. Das ist alles. Die wollten das unbedingt so haben. Und was ich mir auch habe sagen lassen von jemandem, der damals im Bundestag gewesen ist, 1997, dass die Feministen da schon damals das ganz gerne so gehabt hätten, dass man direkt dann sozusagen auch die Unschuldsvermutung gleich noch platt macht, weil wenn die Frau irgendwas über ihren Ehemann sagt, dann muss das ja stimmen. Das kann ja nicht gelogen sein. Also das wollten sie eigentlich am liebsten damals auch schon haben. Und quasi sozusagen die komplette Umkehr von angeblich ist es komplett strafbar auf wir hätten aber auch gerne 100% Verurteilung. Weil das ja das nicht sein kann, dass die Frau da lügt oder so. Das Ding mit der Unschuldsvermutung ist ja auch das, dass man nicht davon, also man kann ja nicht alle Verbrechen bestrafen. Das Problem ist aber, dass wenn du in einer freien Gesellschaft keinen Anreiz für den Menschen schaffst, redlich zu sein und sittlich zu sein, das heißt seine Unschuld zu vermuten, dass die Gesellschaft sehr schnell degeneriert zu einer Gesellschaft, in der sich die Menschen einfach das nehmen, was sie wollen und machen, was sie wollen, weil ihre Unschuld eh nicht vermutet wird. Und deswegen ist halt so diese Unschuldsvermutung so halt irgendwo der Unterschied zwischen Zivilisation und Barbarei. So, ja, da mir ist noch was Schlimmeres dazu eingefallen, weil es wird ja häufiger mal vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass so Sachen wie dieses Three Strikes-Regel, die sie in Amerika in manchen Bundesstaaten hatten, also dass du quasi automatisch, wenn du jetzt dreimal irgendwie eine Strafe gekriegt hast, dass du beim dritten Mal dann lebenslänglich kriegst. Also meinetwegen, du klaust dreimal einen Kaugummi, kriegst einen kleinen Diebstahl und hast dann lebenslänglich sozusagen. Und das hat ja dazu geführt, dass dann die Leute, weil sie halt gewusst haben, so nach dem Motto, oh, ich wurde schon zweimal verknackt, dann haben die sich halt bewaffnet und dann da halt noch viel mehr eingerichtet. Ne? Also dann quasi um sich geschossen, weil die wussten halt, ihr Leben ist vorbei, wenn die da nochmal erwischt werden irgendwie. Und dann werden dann mehr Polizisten erschossen und so, ne, weil man halt so extrem das ausweitet oder mit diesen, ne, also das so Sachen, wo man halt besonders stark dann sein will, so nach dem Motto, ja, wir müssen einfach nur hart genug durchgreifen, dass das dann ins Gegenteil dann umschlägt. Und genauso kann das zum Beispiel halt auch sein, die hatten ja eben die Statistik mit jedem dritten Tag eine Frau, aber wenn du das jetzt änderst und dann quasi sagst irgendwie so, ja, die Frauen, die können jetzt einfach selber so, wenn die morgen jetzt aufstehen und sich denken, ach, eigentlich wäre das ja ganz praktisch für mich, wenn mein Mann jetzt nicht mehr da wäre, also hänge ich dem jetzt einfach mal irgendwas an, weil dann wird er ja hier bei mir dann entfernt und so, ne, dann ist dem sein Leben halt vorbei, aber das stört mich ja dann nicht weiter. Und wenn das dann halt eben so läuft, dann garantiere ich aber, dass diese Mordstatistiken da steigen werden. Weil wenn die dann irgendwann nichts, keine Handhabe mehr haben vom Gesetz oder so, irgendwie, dass da auch nur ein Hauch weit irgendwie Fairness herrscht, dann kannst du aber davon ausgehen, dass noch viel mehr Leute sich da irgendwie so genötigt sehen werden, dann da richtig hart durchzugreifen oder die Frauen richtig einzuschüchtern oder was weiß ich nicht was. Aber auf jeden Fall wird es halt dadurch nichts besser. Und das ist auch wieder so eine von diesen Sachen, die einfach nicht wahrhaben wollen. Und die sich auch noch selber als die großen Verfechter von Recht und Gerechtigkeit und Milde für die richtigen Leute und so sehen. Also, ja. Mir ist aufgefallen, dass du das irgendwie, ich glaube, der erste Bericht war von 1989, womit das anfing hier, ne? Nee, noch früher sogar, 83 war das. Ah, okay. Ja, gut, das sind aber immer noch keine 20 Jahre, ne? Also, ich hätte gesagt, 20 Jahre hätten sie darum gestritten. Ja, jeder kleine Scheiß wird da aufgebläht. Ich glaube vor allen Dingen auch, wenn ich mir das angucken würde, weil die haben das ja geschnitten. Ich bin mir sicher, dass dieses Gelächter nicht auf das Statement von der Dame kommt. Weil wir haben hier auch irgendwann mal da reingelesen in diese Protokolle von damals. Und also das habe ich da jetzt so nicht drin gelesen, dass die da irgendwie drüber gelacht hätten oder so. Also da stand auf jeden Fall drin, dass da ein Zwischenruf kam von einem, der gemeint hat, ja, das geht jetzt aber vielleicht ein bisschen weit. bei der FDP irgendwie, weil die Tante von den Grünen da auch so ein Szenario gebaut hat von wegen, ja, hier der Saubermann steht vom Fernsehsessel auf und schreitet zur Tat oder irgend so ein Krempel irgendwie, was sie da in ihrem verdrehten Hirn sich irgendwie zurechtreimen, was sie irgendwie meinen, wie das Alltagsleben von den Leuten hier in Deutschland irgendwie aussieht. Richtig, richtig laut so, gelacht hat der ganze Saal doch irgendwie, als irgendwie die erste Feministin gesprochen hat und mit dem Satz irgendwie angefangen hat, dass jetzt Schluss wäre mit der Unterdrückung hier im Raum oder so. Ja, dann war ganz nicht aber du Chris, das mit dem verdrehten Hirn, also kennst du A Billion Wicked Thoughts, das ist eine Analyse der Google-Daten in Sachen Suchverhalten, in Sachen Erotik und Pornografie. Also sozusagen diese Vorstellung, die dort geschildert wird, ist sehr oft Teil von Fiktion, die niedergeschrieben wird. Und es ist so eine weibliche Fantasie. So. Und es ist eine Fantasie aus gutem Grund. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Frauen das wirklich durchleben wollen, aber es ist eine weit verbreitete Fantasie. Also relativ, also in Anführungszeichen. A Billion Wicked Thoughts, das Buch. Also geht da drauf ein. Ja. Ja, Agnes hat noch dazu aufgerufen. Ah, gut, hast du das mitgebracht? Weil ich hatte den Hinweis, glaube ich, noch dazu. Ja, genau. Ich habe gedacht, statt dem Hinweis können wir auch einfach das Ding direkt einblenden. Ich habe es auch schon unterschrieben. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ist eine gute Sache. Also, da geht es halt eben um quasi ein Statement dagegen, halt gegen diesen ganzen Kram, wo wir gerade drüber geredet haben, mit den, dass man diese ganze Gewaltsicht nur gegen die Männer sieht und so. Und also sind auch schon viele bekannte Namen auf jeden Fall drauf auf dieser Liste hier. Also mir bekannt auf jeden Fall. Menschen auch, über die wir teilweise schon geredet haben. Arne Hoffmann ist natürlich mit dabei. Die Frau Ebeling sagt vielleicht dem einen oder anderen auch noch was. Ja. Ja, aber schon erstaunlich, wie viele Studien die so auch zitieren können, die ganz andere Ergebnisse zeigen als das Bundesministerium da so rausgegeben hat. Ne? Tja. Ja, so ist das halt, wenn die Leute die Studie machen, dann irgendwie sich selber überlegen, irgendwie, wie sie es gerne haben möchten. Ja, das ist hier aus Australien. Da haben die Grünen gerade Probleme. Den Umfragen zufolge sind sie bei Frauen fast um die Hälfte abgestürzt, weil es irgendwelche Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen hochrangigen Grünen-Politiker in Australien gibt. Und die Grünen sagen halt eben, da würde eine Schmutzkampagne der SPD quasi von Australien dahinter stecken. Und das hat mich auf jeden Fall so ein bisschen ins Grübeln gebracht, weil wie wäre das eigentlich, also im Prinzip verliert die SPD ja jede Menge Stimmen halt auch an die Grünen. Weil die ja im Moment so die reine Lehre sind von Progressivismus, wie ich denke. Vielleicht greifen die ja hier auch irgendwann mal zu solchen Mitteln. Also wenn das jetzt wirklich so wäre, wir wissen es natürlich nicht. Und was jetzt an diesen Vorwürfen dran ist, weiß auch kein Mensch, aber ja, laut den Umfragen haben die Grünen jetzt in Australien auf jeden Fall irgendwie die Hälfte ihrer weiblichen Wähler verloren. Das weiß man natürlich auch immer nicht, ob das jetzt wirklich stimmt, aber da habt ihr es. Ja, also das ist auch noch eine Umfrage, genau. Und also was man da sieht, ist, dass doch die Frauen, die das verteidigen, am ehesten auch aus der mittleren Altersgruppe kommen. Also die ganz jungen Frauen sind da eigentlich nicht mehr so drauf. Ich habe schon den Eindruck, dass es auch eher für die älteren Frauen ein Spaßbereich ist, die Feministengeschichte. Naja, glaube ich nicht so richtig, aber okay. Ja, und hier nochmal was zum Thema die Frauen in der Politik und den Einfluss und wie viele von denen sich irgendwo aufstellen und so. Hier schreibt der Herr Wittner von der Zeit, dass in Schleswig-Holstein die SPD wohl den Herrn Kreft auf einen sicheren Listenplatz gewählt hat und die Bundes-SPD aber für den Bereich Schleswig-Holstein quasi die unterlegene Kandidatin dann vorgezogen hat, weil das halt eine junge Frau ist. Also er war vorher auf dem Listenplatz 1 oder 3 oder 2 oder sowas und ist jetzt auf Listenplatz 38 oder sowas. Ja, ich denke mal, dass er wahrscheinlich von der Schleswig-Holstein-SPD halt Also das gibt, meistens läuft das dann irgendwie so, dass man da so Empfehlungen irgendwie macht. Also die Versammlung, die das dann wählt, die individuellen Kandidaten, sagt dann irgendwie so, ja, und wenn wir jetzt hier irgendwie für die gesamte Liste quasi, würden wir jetzt sozusagen diese Reihenfolge irgendwie sehen. Also ich war jetzt nicht dabei, ich kenne das nur von anderen Sachen. Und diese Empfehlung dann wahrscheinlich, ja, dann einfach komplett wegignoriert wurde, was eigentlich nicht üblich ist. Also klar, irgendwie solche Empfehlungen sind natürlich nur Empfehlungen, aber wenn die jetzt alle sagen, da vor Ort, wir wollen lieber den als die Dame, dann ist das doch halt Quatsch, dann irgendwie, ja, aber das wird dann halt, ne, mit diesem super tollen institutionalisierten Sexismus innerhalb der SPD, steigt dann halt die Dame auf, weil man dann da irgendwie zwei Sachen zusammengezählt hat und auf die Idee gekommen ist, dass das ja dann so sein muss, weil die ist ja schließlich eine Frau, also. Ich denke mal, die wollen Parität auf ihrer Liste schaffen, ne? Ganz Ja, einfach. Jo. denke Wer ich dann mal sonst machen, ja. schon, Vielleicht. Also überlaufen tut die SPD ja auch nicht von Frauen. nee, das hier ist auch keine Frau, beziehungsweise eine von den beiden schon, aber ja, ich fand es einfach nur so, ja, ich habe mich hier mal mit dem George Soros getroffen, alles Jo. prima, so, wir brauchen eine lebendige Bildet ihr alles ein, ja. Zivilgesellschaft. Für die Zukunft der Demokratie, es steht viel auf dem Spiel, sagt die Frau Barley, ne? Also, ja. Klar, aber ich meine, wie kann man die Zukunft der Demokratie auch besser schützen als mit irgendwelchen NGOs, die keiner gewählt hat? Ja, und mit denen so ein, ja, scheinbar doch irgendwie ganz schön senilen Opa. Ja, Ein keine bisschen. Ahnung, ob der Typ vernünftig ist oder nicht vernünftig ist oder so, ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, ja, dieser Mann ist Europäer, will Einfluss auf europäische Politik machen, aber nicht, indem man sich irgendwo für Wahlen aufstellt, sondern über irgendwelche NGO-Ebenen. Und da bin ich einfach dagegen, fertig aus. Also, und Das ist mir auch wir so. gucken uns irgendwelche NGOs ja hier häufiger an und diese Open Society Foundation von ihm, die sponsert auf jeden Fall jede Menge Blödsinn, den wir hier uns häufiger angucken. Und deswegen bin ich einfach der Meinung, dass da nichts Gutes dran ist. Also, brauche ich nicht haben, den Einfluss von dem Herrn. Und fertig, so. Das ist eigentlich schon alles. Das war hier die Rede von Frau Merkel, die ich eigentlich gedacht hatte, dass wir uns die angucken, aber es sind dann doch noch so viele Quellen zusammengekommen, dass ich doch eher nur euch für später quasi drin lassen würde. Eine Sache, die ich hier auf jeden Fall sehr lustig fand in dieser Rede von Frau Merkel, also es war jetzt letzte Woche wieder schon wieder, ich weiß gar nicht, irgendwie hier Debatte über den Haushalt im Bundestag steigt auch nicht so ganz durch, warum, weshalb, das jetzt irgendwie, ob das immer noch der gleiche ist oder schon wieder ein anderer oder so. Auf jeden Fall hat die Frau Merkel da halt gesprochen und unter anderem hat sie halt, was für ziemlich viel Gelächter gesorgt hat, gesagt, dass man ja die Sachen gar nicht planen könnte. Irgendwelche Sachen kann man ja nicht planen. Und man sollte das dann mehr so machen wie heutzutage quasi in der IT oder so, wo man dann halt einfach sozusagen die Probleme, so wie die sich ergeben, dann halt einfach angeht. Und also wenn Das wird das, sich gearbeitet, das glaube ich, ey. ja, genau, also wenn das nicht bezeichnend dafür ist, für Frau Merkel in den letzten Jahren, so, dann weiß ich auch nicht. Und das hat auf jeden Fall für einen großen Lacher gesorgt. Sie hatten jetzt gar nicht gezeigt, in welchen Fraktionen der war, ob der jetzt nur von der AfD oder so gekommen ist. Ich glaube, der war so ein bisschen universell. Also ich glaube, über den Spruch haben sich so ziemlich alle amüsiert. Ich habe es leider nicht genau gesehen, aber ihr könnt ja nochmal hinhorchen, wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt oder so. Aber das war auf jeden Fall ein Highlight daraus. Ansonsten gibt es nicht viele Highlights, nur was man halt wieder merkt, ist, dass viele von den Sachen, die sie halt sagt, Sachen sind, die auch, also die eigentlich überhaupt nicht CDU-typisch sind, die ich halt in jeder anderen Partei irgendwie erwarten würde. Aber mittlerweile, ja, ist halt Sozialistische Einheitspartei Deutschland sozusagen, ne? Also, vieles Ja, dass von der diesem Merz ganzen. mit der Einschätzung, er könnte da Wähler zurückholen, da nicht ganz falsch liegt, das glaube ich aber auch. Ja. Das, ne? Ja, zu Recht da. CDU-Mann könnte das schon hinkriegen. Dies ist ein altes Dokument, Der Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten, was von Gerhard Schröder und Tony Blair zusammen geschrieben worden ist. Und ich würde euch einfach empfehlen, das mal bei, ja, bei Zeiten in Ruhe durchzulesen, weil es gibt immer hin und wieder Dokumente, die weitreichende Folgen für Gesellschaften haben. Man versucht dann immer so ein bisschen so eine Steuerhaftigkeit rein zu interpretieren, also dass dieses Dokument selber den Wandel gebracht hat. Da bin ich mir nicht so sicher. Also ein Wandel, der funktioniert eher immer evolutionär. Allerdings ist sozusagen von der Welle der Veränderung sozusagen, dass die Markationslinie von der Welle, wo sie am höchsten war, wie sie denn dann auf den Strand der unserer Gesellschaft ist, hinweggeschwappt ist. Und einfach diesen Text zu kennen, halte ich für wichtig. Lest es euch mal durch bei Gelegenheit. Der Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten und wie denn die Parteien heute aussehen. Also wie viel sie denn noch gewählt werden. Ja, das ist hier nochmal ein Nachtrag von letzter Woche. Da hatten wir ja ganz zum Schluss dieses Ding mit dem Polizeiruf und da haben sie jetzt im Nachhinein den Fuck-AfD-Sticker rausretuschiert, alles andere haben sie quasi so gelassen und irgendwie mit der Begründung, dass man ja eigentlich sowieso in Fiktionssendungen von ARD und ZDF irgendwie keine richtigen Parteien nennen würde, was mir neu ist, aber scheint so zu sein, ich weiß nicht, guck es nicht so viel. Aber ja, den ganzen anderen Kram mit feine Sahne, Fischfilet und so, was da die Kommissarin angeblich alles bei sich hängen hat, das ist alles drin geblieben. Da gab es auch von Zapp so einen richtig bescheuerten Satirebeitrag dazu, so nach dem Motto, oh, hier. Und dann haben sich die AfD-Leute drüber aufgeregt und da haben sie da irgendwas gesehen, da haben sie gedacht, Verschwörung und so. Ich mir einfach nur denke, Leute, das könnt ihr mir einfach nicht erzählen, dass irgendwie, also ich will mal nicht hoffen, dass in unseren Amtsstuben überall Antifa und was weiß ich nicht, was da irgendwie hängt. Ja, also gibt's nicht sogar, also ich kann mich nur an diese ganzen Aufreger-Themen da irgendwie drüber unterhalten, welche Tätowierungen irgendwelche richtigen Polizisten jetzt haben dürfen und so. Oder nicht haben dürfen und wie doll man die sehen darf und so, damit die überhaupt ihren Dienst tun dürfen. Und dann wollt ihr mir irgendwie erzählen, dass man da irgendwie sich politisch komplett da eindecken kann oder was als Polizeibeamter oder wie? Ich finde es natürlich immer wieder interessant, wenn eine politische Strömung Einfluss auf Kulturbetriebe nimmt, Kulturproduktion, um Güter herzustellen, die als Kulturgut gelten. Da fällt mir immer so ein Wort ein, aber mir fällt es gerade nicht ein. So. Ja, auf jeden Fall auf die Kunstfreiheit verweisen, ja, schön. Könnte er natürlich machen, vor allen Dingen auf die dichterische Freiheit würde ich mich da als erstes dann verweisen, weil, also, komplett weltfremd ist es so oder so und, ja, einen Fuck-AfD-Sticker hätten sie jetzt auch nicht wegmachen brauchen, wenn der ganz andere Kram da drin bleibt. Auch eine Posse, aber gut. Ja, hier drüber bin ich gestolpert, das ist eine Seite vom Bayerischen Rundfunk. So geht Medien. Und da bin ich darauf aufmerksam geworden, über dieses Video Extremismus im Netz erkennen, was sie gedreht haben. Das gebe ich euch jetzt auch einfach nur mal so als Empfehlung mit. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite haben sie halt Extremismus hier halt aus diesen drei Lagern. Also das soll hier ein Linksextremer sein. Das ist hier natürlich der Muslime mit Bombe irgendwie in der Hand. Und das soll hier ein Rechtsextremer sein. Und ja, auf jeden Fall sagen sie dann in diesem Ding halt, wie extrem die halt eben sind. Bringen dann aber auch so Beispiele wie, ja, man kann die ja nicht so einfach erkennen. Teilweise sind die halt auch irgendwie bei Instagram und so und posten irgendwelche Sachen wie Tierschutz oder keine Ahnung, sowas halt. Und wo ich mir dann wieder denke, so, ja, wenn das nicht extrem ist, dann ist es doch auf der anderen Seite auch irgendwie wieder egal. Ich meine, dann sollen sich die Leute das halt angucken, solange bis was Extremes kommt und dann sollen sie den Scheiß wieder ausmachen oder so. Also da jetzt irgendwie so mit diesem Medienpädagogik irgendwie, wie heißt das Wort? Medienbildung, Kompetenz, ja, wieder anzukommen, so nach dem Motto, ja, ihr müsst das aber schon vorher erkennen irgendwie, und dass das alles schlimm ist. Und da haben sie dann natürlich so Beispiele wie ja hier die identitäre Bewegung, und die hat, da steht hier einer in Bergen und sagt irgendwie, was war der Spruch? Irgendwas mit sicher unsere Grenze oder so. Und das ist dann auch der Extremismus halt, der da irgendwie dann da drin gezeigt wird oder keine Ahnung. Und dann heißt es dann irgendwie ja, aber in Wahrheit sind die ja fremdenfeindlich. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ich in diesem Portal einen Artikel lesen könnte, der für die absolute Redefreiheit einsteht, damit Extremisten eher das sagen können, was sie denken, damit man sie einfacher erkennt, weil Extremismus im Netz erkennen scheint ja schwierig zu sein. Und deswegen wäre das doch klasse, wenn sie hier für die absolute Meinungsfreiheit einstehen. Weil wenn die Leute dann extremes Zeug sagen dürfen, dann muss ich mir nicht überlegen, rede ich gerade mit jemandem, der jetzt vielleicht ab vom Mainstream ist, aber noch normal, oder mit jemandem, der ab vom Mainstream ist und aber komplett durch. So, das wäre, finde ich, 100-mal angenehmer. Aber ja. Das war wahr. Ja. Und hier Grimme Online Award, muss man noch zu sagen, das ist dieses Ding, was Anne Witzorek mal gewonnen hat für einen Hashtag, den sie gestartet hat. Hashtag zum Nölen über Sachen. Grimme Online Award. So viel dazu. Und was ich auch schön fand, war dieses, wo war das hier? Mitbestimmung war es, glaube ich, von ARD und ZDF hier in dieser Rubrik. Wo dann da irgendwie stand, na, wo kommt's? Ach, hin hier. Warum jeder Chef bei ARD und ZDF ist, hätte er nicht gewusst, oder? Das hätte ich nicht gewusst, also. Das glaube ich auch erstmal nicht. Ja, das ist jeder Chef, und die bilden auch alles ab hier. Meinungsvielfalt zum Beispiel. Ich komme gerade nicht drauf klar. Meldet sich bitte jemand bei mir, der mir das Libertäre Magazin zeigt, was im öffentlichen Rundfunk läuft. Nicht, dass jetzt Libertäre auf jeden Fall Recht mit allem haben, das will ich damit nicht sagen, aber zeigt mir bitte einfach nur ein libertäres Format vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk und ob sie den Meinungsvielfalt tatsächlich abbilden können oder nicht. Ja, also jetzt kommt mein Rent auf jeden Fall dazu, warum Meinungsvielfalt wichtig für die Demokratie ist. Stellt euch mal vor, ihr bekommt jeden Tag dasselbe zu essen. Ziemlich fad und unausgewogen. Jetzt übertragt das auf die Medien. Ach, ihr meint etwa so wie, ja, hier ist jetzt eine Pressemitteilung vom Bundesfamilienministerium, die Welt geht unter, alle Frauen werden geprügelt. Ja, das müssen wir ja sofort unkritisch so weiterfunken. Meint er also so? Ich finde es toll, dass es Informationen gibt, die die Bevölkerung verunsichern könnte. Das finde ich klasse. Das ist Vielfalt. Das ist fucking Vielfalt, yo. Es ist toll, dass wir einfach im Internet jetzt weniger Meinungen vertreten bekommen können, weil, ja, Gesetze und so und Upload-Filter und Urheberrechtsreform. Ja, das sind vor allen Dingen alles keine Extremisten auch, ne? Weil das merkt man ja schon daran, dass sie nicht bei Instagram irgendwie Fotos von Bergen posten. Weißt du, Extremismus ist nur, wenn der Staat es macht, Chris. Das habe ich jetzt auch. Nee, Extremismus ist nur, wenn der Staat es nicht macht. So. Ja, Kartoffelpüree ist nur, wenn der Staat es macht. Weißt du, so. Aber wisst ihr, schau mal, die öffentlichen Rechtlichen, die sollen doch alles abdecken, was es so geben kann an Meinung, weil das der freie Markt ja anscheinend nicht übernimmt. Warum sind wir als Weltraumaffen denn überhaupt notwendig? Warum gibt es uns denn überhaupt? So, warum gibt es nicht sowas wie uns dort in den öffentlichen Rechtlichen? Also nicht, dass wir da rein wollen, sondern einfach nur, warum sind wir nicht überflüssig? Und wie weit ist dann die Meinungsvielfalt sichergestellt? Also, mir wäre es viel lieber, wenn wir überflüssig wären. Ja, soll ich mal sagen, vom Frauenministerium vorhin auch gedacht, dass irgendwie, habe ich gedacht, wir wären schon weiter sozusagen. Einfach ehrlich so Sachen kommuniziert, damit man auch eine Lösung finden kann. Eine brauchbare. Ja. Offensichtlich habe ich mich da getäuscht. Ja, also ich finde es einfach nur wow, so. Meinungsvielfalt. Aber ich meine, gut, das sind halt leere Worte bei denen. Ne? Also kann man sich ja zu allem möglichen bekennen, geht ja. Und dass sie die Linksextremisten da drin hatten, fand ich insofern auch lustig. Weil, ja, also ich meine, auf der anderen Seite dann aber hier im Polizeiruf, dann meinen das irgendwelche Polizisten und so durch die Gegend laufen oder was. Und das ist dann auch wieder okay, oder wie? Hier haben wir einen neuen Report über die Presse, Meinungsfreiheit. Und es ist eine NGO, die auch so ihre Bauchschmerzen hat, die selber auch, also bei der ich Bauchschmerzen habe, die auch von der EU finanziert wird, also Index, the Voice of Free Expression. Zum Teil kann man die Arbeit gut finden, zum Teil schwingt auch so ein bisschen so Progressivität mit. Ich will der NGO jetzt nicht aber unterstellen, dass sie progressiv ist. So. Aber zumindest so ein Lippenbekenntnis zu deren Narrativ wird gegeben. Und hier in dem Report geht man darauf ein, dass es halt um die Medienfreiheit, Meinungsfreiheit zurzeit nicht so gut steht und sie derzeit eher unterlaufen wird. Da haben wir natürlich einige Staaten, die halt ein bisschen mehr machen, andere Staaten machen weniger, sind eher bei der Terrorbekämpfungsschiene, dass bestimmte Freiheiten ausgehöhlt werden. In Osteuropa findet es häufiger statt, auf dem Balkan findet es häufiger statt, dass man auch mal so eine direkte Drohung gegenüber den Journalisten ausspricht. Ich weiß nicht, in Deutschland funktioniert es so weit, dass schon die Leute in den Medien drinne hocken, die dieselbe Meinung haben wie der Mainstream, der Politiker. Da muss man nicht drohen. Da wundere ich mich auch, wie man das hinbekommen hat. Aber ja, Feminismus. Ist auf jeden Fall, ja, Feminismus. Ja, aber auch da gehen ja die. Mal ein interessanter Report, den man sich angucken kann, den man auch einem Normie geben kann und zu dem sagen kann: Hey, schau mal, ich weiß, du bist normalitär, aber in den Medien geht es gar nicht so gut. So. Ja, ich würde sagen, da gehen ja auch die Begehrlichkeiten noch weiter. Also, wenn ich weiß nicht, ob das noch kommt, vielleicht von der Künast, der Tweet. Du hast ja sowas gesagt wie: Wir müssen sicherstellen, dass Meinungsfreiheit irgendwie gewährleistet ist oder so, oder wir müssen Meinungsfreiheit sicherstellen. Meinungsdurchsetzungsgesetz. Ja, genau. Und da habe ich noch gedacht, ja, sicherstellen macht die Polizei oder was, ja? Holt das dann ab. Ja, genau. Tütet es ein und schreibt drauf ein Beistück A, ja. Das war Meinungsfreiheit. Tschüss. Wir nehmen es jetzt mit aufs Revier. Einen schönen guten Abend. Ich bin auch wieder da. Guten Abend. Hi. Abel, eine Frage noch zum letzten. Ich habe mir das auch angeguckt. Da stand ja, dass dass Journalisten verfolgt und unterdrückt werden, ist ja klar. Das passiert immer wieder, aber da wurden konkrete Zahlen genannt. Aber ich habe da nur so eine 16-seitige PDF-Sache gefunden. Gab es da noch mehr Daten zu? Könntest du das mal verlinken? Da gibt es auch noch irgendwo, dachte ich, dass ich die Quellen von den Incidents gesehen hätte. Das müsste ich aber verlinken. Also das mache ich gerne. Ja, es wurde ja auf verschiedene Länder konkret hingewiesen, unter anderem auch, dass es eine gewisse Anzahl an Fällen in Deutschland gab. Und aus dem Dokument selber, da werden aber diese Fälle nicht aufgeschlüsselt. Deswegen. Ich schaue danach. Es waren 4.700 Vorfälle in 43 Ländern. Ja, ein wichtiges Thema mit dem Journalismus. Vor allem, weil es da anscheinend wirklich um tatsächliche Fälle geht und nicht nur um sowas wie Trump-Bashing oder sowas. Ja. Ja, hier in diesem Tweet macht jemand sich darüber lustig, dass Videospieljournalisten es feiern, dass wenn ein altes Spiel wieder spielbar gemacht wird, also wenn ein Spiel aus den 90ern überarbeitet wird, dass es auf neueren Maschinen einfacher zu installieren geht, dass man sich die Mühe macht sozusagen, weil alte Videospiele schwerer sind, man einen Modus einbaut, in dem man schon ziemlich stark ausgebaut ist, so von der Spielfigur oder vom Prinzip her, dass du viel Geld hast oder hohe Rüstung. Und da macht sich einer drüber lustig, dass halt die Videospieljournalisten das feiern und dass die einfachste Stufe könnte doch vielleicht Videospieljournalist heißen oder so. Also, ich fand's ganz lustig. Ja, das ist hier, ich habe da quasi deine Quelle ersetzt, Abel. Da geht es um das EA-Ding. Ja, warte, das EA-Ding, ich hatte eine News von der Seite, wo man festgestellt hat, wie furchtbar schlecht die News sind, wenn ein Mainstream-journalistisches Outlet News macht. Und der Artikel an sich, der war so schlecht, es ging da um eine News, wo halt EA sozusagen die tote Leiche des Franchises ausgebuddelt hat, um sie noch zu schänden. Und der Artikel war selber nicht in der Lage, das akkurat abzubilden. Und deswegen finde ich das klasse, dass du Open Ra aufmachst, weil das der Ausweg ist aus dem Reboot, den man den Menschen geben möchte. Ich finde es gut. Ja, genau. Das, da kann man nämlich diese Spiele spielen. Also, ich glaube, zwei davon oder so. Ne? Ich habe es mir auch mal installiert, zwei Sachen probiert, bin kläglich gescheitert, aber ja. Oh, Chris. Ist auf jeden Fall, müssen wir mal über Netzwerk spielen oder so, Eva, dann. Ja, machen vielleicht wir. Gewinne ich dann ja mal. Ja, bestimmt nicht, aber machen wir. Nein, Quatsch. Aber es gibt es auf jeden Fall hier für alle Betriebssysteme, also Windows, Linux, Mac, also alle wichtigen Betriebssysteme. Und auch Dune 2000, sehr wichtiges Spiel. Das sind Kulturgüter. Wenn ich von Leitkultur spreche, meine ich auch zum Teil das hier. Und natürlich Hamlet. Und Tell. Tja, Command & Conquer ist ja eine sehr beliebte Franchise-Serie. Zu Recht, meiner Meinung nach. Auch Red Alert fand ich toll. Ja, Fallout ist eine andere sehr beliebte Videospielserie und die haben jetzt gerade ein neues Spiel rausgebracht und das hat nicht so Anklang bei den Fans gefunden, was ich verstehen kann, persönlich. Aber das ist nur meine Meinung. Es ist ein Online-Koop-Multiplayer-Spiel, was ja Player-versus-Player-Elemente beinhaltet, aber nichts davon funktioniert und die typische Fallout-Story, die immer einen so in die Welt reingezogen hat, die wird nur halbwegs umgesetzt, weil es keine NPCs gibt. Gut, ich meine, manchmal kann man sich die politische Landschaft angucken und denken, weniger NPCs wären gar nicht mal so schlecht. Aber gerade bei Fallout haben NPCs immer eine sehr wichtige Rolle gespielt. Ja, da gab es einen Zwischenfall, der auf Video auch aufgenommen ist. Das ist leider in dem Artikel hier nicht drin verlinkt, aber das haben viele Leute vielleicht auch gesehen, wo ein Herr in einen Videospielladen gegangen ist und Fallout 76 seine Kopie zurückgeben wollte und dann hat er herausgefunden, dass er das nicht kann und dann hat er erstmal ja nicht den ganzen Laden auseinandergenommen, aber ein paar Regale umgeschmissen und ist wütend rausgerannt. Und ich glaube, sehr viele Spieler haben sich den Herrn angeguckt und haben sich gedacht, genauso geht's mir auch. Also absolutes Desaster, dieses Spiel. Ja, ich weiß nicht, ich selber als Fallout-Fan werde mir das jetzt nicht holen. Ich habe mir jetzt Red Dead Redemption geholt stattdessen und werde warten, ob das nächste Fallout kommt. Ich weiß ja nicht. Was ist eure Meinung? Du bringst hier Sympathie auf für jemanden, der einen Laden mit Gewalt kaputt gemacht hat. Also es war hier Eskalationsstufe 14. Also die Affen, the apes calling for violence. Also, nein, Quatsch. Ja. Nun, wäre das Spiel besser gewesen, hätte er seine Aggression ja im Spiel abreagieren können. Ne? Ja, und das Spiel ist so schlecht, dass quasi das beste Feature, was man sich für ein Online-Open-World-Spiel vorstellen kann, und zwar, dass man unbesiegbar ist, dass das nicht mal interessant ist für das Spiel. Hier hat ein Spieler einen Bug, dass er nicht sterben kann und dass er alle Gegner einfach platt machen kann, weil die ihn nicht töten können. Und ja, er hat mehrmals drum gebeten, dass das doch bitte geändert werden soll. Aber es gibt so viele Fehler in dem Spiel, dass die Entwickler wahrscheinlich sich nicht priorisiert darum kümmern können. Und ja, der Spieler beklagt sich darüber, dass er jetzt überhaupt gar nichts mehr in dem Spiel tun kann und dass es sinnlos ist, dass er rumrennt, was ich ironisch finde, weil die meisten anderen Spieler sagen das auch. Was mache ich hier in dem Spiel? Es gibt hier nichts zu tun. Also selbst mit God Mode ist dieses Spiel nicht zu retten anscheinend. Fand ich einfach nur witzig. Ja. Bin sehr enttäuscht von Fallout gewesen. Das musste ich jetzt auch ein bisschen kanalisieren. Der Glauben ist, wo das Geld winkt. Religionsgemeinschaften und ihre Metamorphose zu staatlichen Bütteln. Ah. War auch von Abel, oder? Ja, genau. Das ist von sciencefires.org. Also großartige Seite. Solltet ihr auf jeden Fall hin und wieder mal anschauen oder auf Twitter folgen. Auf jeden Fall. Gute Seite. Da findet man oft sehr ja, pikant gut herausgepickte Informationen und die haben hier einen Artikel, bei dem sie sich auf die Bundestagsdrucksache 19/5658 beziehen und es geht halt darum, dass man im mehrstelligen Millionenbereich vom Staat Geld der Kirche gibt, um politische Bildung zu betreiben. Es geht auch darum, dass Das eben Holocaust-Gedenk, ja, Erinnerungseinrichtungsveranstaltungen gemacht werden. Und da geht der Betrag immer weiter hoch. Also ich weiß nicht, ob er von woanders her abgezogen wird oder warum dort mehr ausgegeben wird oder was sozusagen dahinter steht, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber generell listet man eben verschiedene Gelder auf, wie zum Beispiel Sanierung Feldsteinkirche, Rathekau, 1,5 Millionen, wo man sich dann doch fragt, so hat die Kirche das Geld eigentlich nicht selber? Also ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass sozusagen immer weniger Menschen in Deutschland glauben und aber irgendwie die Kirche scheinbar mehr und mehr Funktionen übernimmt. Auch ja, politische Bildungsarbeit zwischen 2008 und 2017, 4 Millionen Euro Evangelische Akademie Deutschland, 4,7 Millionen Arbeitsgemeinschaft katholischer sozialer Bildungswerke e.V. Also was wird da getan? Ich finde das irgendwie undurchsichtig und mir gefällt das nicht, weil Trennung Staat und Kirche ist sehr wichtig. Also ja, das war's auch schon. Also und generell sciencefiles.org, also gute Seite. Ja, da haben wir auch wieder diese Kirche als NGO, ne? Was ja schon häufiger bei uns Thema war, dass man halt dann irgendwie meint, so ja, wir machen jetzt politische Bildung und so ein Kram, ne? Wir sind ja gesellschaftliche Akteure, das ist ja ganz wichtig. Und dass dann halt der Staat dann sagt, so ja, genau, das ist ja ganz wichtig, also hier habt ihr und so, ne? Also ja. Also so kirchliche Propaganda oder so, das ist sozusagen häufig sowas wie Evolution, Leugnung oder so, ne? Also das wird auch gefördert vom Staat? Also in dem Fall, das kann ich jetzt nicht sagen, ob so ein Programm in so einer NGO drin war, dafür habe ich mich zu wenig eingelesen. Ja, also definitiv bei den christlichen Kirchen jetzt nicht. Also die katholische Kirche hat anerkannt, dass wir irgendwie vom Affen abstammen und bei den Evangelien es kommt ja nicht von den Kirchen direkt so, sondern von irgendwelchen Verlagen oder so, die in diesem Sinne dann arbeiten, ne? Ja, das sind ja meistens irgendwelche Freikirchen, irgendwelche Leute da, irgendwelche vom evangelikalen Bereich. Aber die Evangelikalen werden ja teilweise auch von den großen Kirchen gesponsert, das ist ja auch so ein Unding eigentlich. Also zum Beispiel mit diesem IDEA-Magazin von den Evangelikalen, das kriegt halt Geld, was vom allgemeinen Steuergeld, was an die EKD geht, und die EKD überweist denen das dann weiter, damit sie ihr komisches Magazin da rausgeben können. Ja, aber wie bekommt man da Geld? Ja, nee, ich will keine Zecke sein und mich aus dem Steuertopf bedienen. Aber trotzdem, weißt du, ich denke mir jedes Mal so, wenn ihr jetzt eine Religionsgemeinschaft aufmacht, wo ein paar 100 Leute irgendein Magazin kaufen oder so. Wie kommst du dazu? Warum hast du plötzlich Staatsgeld in der Hand? Wisst ihr, was ich meine? So, ich wüsste nicht, wie du das drehst, dass du sagst, ich mache ein kirchliches Magazin und ich werde jetzt plötzlich gesponsert und so. Das ist immer dieses so, wie kriegt ihr das hin? So, nicht unbedingt, weil ich es selber machen will, sondern einfach nur so, ich finde es interessant. So, ja. Apropos interessant, die Grünen Stuttgart lügen leider wieder wie gedruckt, wie man hier feststellen muss. Feinstaub aus Holzfeuerung ist in Wahrheit besonders dreckig. Der Vorteil gegenüber Dieselfeinstaub ist frei erfunden. Jörg, du bist der Beste. Ich habe auch neulich von ihm das Buch gelesen, sehr interessant. Also, armer Mann, was ihm damals widerfahren ist. Ich hatte ja andauernd drauf über diese Holzverfeuerung. Zu Recht. In Deutschland sinkt die Zustimmungsrate für den Euro von 76 auf 70%. Das war es auch schon. In anderen Ländern ist es bereits weiter unten, aber ich fand es interessant, dass halt 6 Punkte runtergeht. So. Für die Deutschen ist der Euro momentan ja auch ganz gut. Also, die Zinsen und so weiter, muss uns dagegen. Jein. Die Staatsanleihen sind entgegen, ne? Ja, ja, das ist zu großes Fass ja. zum Aufmachen. Doch ja, am Ende libertär oder so. Also wir tun auf jeden Fall viel mit Bezahlen. Also ist, ja, egal. Ja, die Europäische Militärische Vereinigung, EU Military Unification. Also hier, das ist eine Seite, hier ist einmal auf einem Zeitstrahl, es ist ein sehr langer Zeitstrahl, der 1980 oder 84 anfängt, bis zum November 2018 jetzt, die gesamte Entwicklung auf EU-Ebene und mit bilateralen Verträgen, also ich gehe mal nicht davon aus, dass es komplett vollständig ist, aber die wichtigsten Sachen, der langsame Weg zur EU-Armee, sage ich jetzt mal. Ja, gerade in letzter Zeit ist ja, denke ich mal, medial auch klar geworden, dass die EU-Politiker und die Spitzenpolitiker der Nationen sagen, ja, der Weg zur EU-Armee, den gehen wir. Wir haben hier ja auch schon über die EU-Armee geredet und über PESCO, ja, was nicht die EU-Armee ist, was ein anderes Konstrukt ist. Dann gibt es ja auch noch die EU-Genf vor und natürlich die NATO. Ja, und es ist alles sehr kompliziert und dieser Zeitstrahl, der steckt voller Details. Da kann man sich wirklich, wenn man sich für das Thema interessiert, sehr viele Sachen angucken. Auf jeden Fall Empfehlung, einfach mal drüber zu scrollen, zumindest das letzte Jahr nachzuverfolgen, wie die Entwicklung da ist, weil da hat das Ganze rapide an Tempo aufgenommen. Und ich bin weiterhin gespannt, wie sich die Entwicklung auf diesem Sektor machen wird. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn man eine Art EU-Armee macht, um NATO abzulösen, um weniger Konfrontationshaltungen gegen Russland einfach deswegen haben zu müssen, weil die Amerikaner mit im Boot sind, wäre vielleicht nicht das Schlechteste, aber es entwickelt sich alles leider nicht in diese Richtung. Ich mit der EU-Armee bin ich immer so ein bisschen verwirrt, also im Sinne von, wenn Menschen davon überrascht sind, dass die das machen wollen und manche Menschen sozusagen sich darüber aufregen, dass sie das erst kürzlich erfahren haben und das nicht gut finden. Und ich dachte, das gehört immer dazu. Also ich dachte, das wäre Teil der Abmachung. Oder für mich ist es halt wirklich seit über einem Jahrzehnt keine neue Information, so irgendwie. Ja, die haben wieder so getan, als wären sie aus allen Wolken gefallen, weil die Merkel das irgendwie erzählt hat, so, oder mal wieder erwähnt hat. Also ich weiß aber auch nicht, ob ich dann am Ende zu geredpillt bin, ob ich mich aufregen sollte, oder ich bin da verwirrt. Also ich muss da mal noch drüber nachdenken, über die EU-Armee. Ja, gerade deswegen ist auch dieses Dokument hier oder diese Seite hier ganz gut, weil du hier auch gucken kannst, wie haben denn die einzelnen Mitgliedstaaten unter anderem militärische Kooperationsverträge geschlossen, jetzt. Und diese ganze PESCO und die EU-Armee-Sache ist ja nochmal supranational und nicht nur bilateral. Ja, also so ein paar Sachen sind mir schon klarer geworden, aber sagen wir es mal so, von Anfang an hat man eigentlich gesagt, ja, wir wollen einen europäischen Annäherungsprozess, aber gerade bestimmte Sachen sollten ja eigentlich weiterhin auf nationaler Ebene bleiben, unter anderem auf jeden Fall die Armee. Es war immer das Argument, nein, auf gar keinen Fall die Armee, und vielen Kritikern wurde damit auch der Wind aus den Segeln genommen, aber das hat sich jetzt ja komplett, dass die EU keine Armee haben sollte, das ist ja, also dass die EU eine eigene Armee braucht zu den Nationalarmeen, das scheinen ja die meisten Leute jetzt als normal zu sehen. Also es sah vor ein paar Jahren noch ganz anders aus. Wie die Diskussion sich gewandelt hat, ist schon krass. Da müssen wir auch mal Statistiken raussuchen. Also da müssen wir mal mehr ein bisschen graben. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Also, nice Artikel. So, ich würde jetzt ganz gerne mal eine kurze Pause machen, dass wir nochmal umswitchen können. Ich will das Streaming jetzt mal kurz stoppen, dass wir so in 5 Minuten wieder da sind. Okay. Bis gleich. Pinzi ist eure Esther. Da sind wir wieder. Deutsche Männer sterben früher als alle anderen Westeuropäer. Oh, da habt ihr es, das sind die meckernden Hausfrauen. Ich habe es vorhin gesagt, von mir habt ihr es zuerst gehört. Also, boom. Nee, es dauert 3 Minuten. Ja, aber Männer sterben früher. Also ist es viel wichtiger, diese Lesedauer zu verkürzen, wenn es um Männer geht. Ja, müssen eine TLDR nur für Männer einführen. Frauen dürfen es nicht lesen. Ja. Ja. Und warum sterben Männer früher? Besonders deutsche Männer? Warum? Hallo? Mir ist der Artikel nicht. Der war von Mammon. Ach so, na gut. Ich fliege gerade drüber. 5 große Gesundheitsrisiken. Übergewicht, hoher Blutdruck, Blutzucker, Tabak und Alkoholkonsum. Okay. Also sind Frauen schuld, okay. Ja. Damit kann ich leben. Mann, ey. Ja, der ganze Stress, Alkohol, den man trinken muss, weißt du. Wegen dem Matriarchat, was einem nicht schlafen lässt. Also, ich sag, ja, weißt du? Ja, da. Das zieht schon an den Jahren. Chronisches Schlafdefizit ist nicht gut. Eindeutig. Fast 8 Millionen geringfügig Beschäftigte. Statistik zeigt unbequeme Wahrheit. Deutsche werden arm trotz Arbeit. Wenn du jetzt ein bisschen weiter runter scrollst, gibt es dazu noch eine interessante Statistik. Ich werde mich damit wahrscheinlich sehr unbeliebt machen, aber also mit der Globalisierung, bei uns werden die Löhne erst dann wieder wirklich steigen, wenn alles außerhalb von Deutschland sich angepasst hat, dass sie höhere Löhne haben. Also bevor Indien und China keine höheren Löhne hat, wird es bei uns mit der Globalisierung, durch die Globalisierung, nicht wirklich höhere Löhne geben. Das heißt, wir sind permanent durch die Globalisierung erstmal sozusagen gekoppelt so von der Lohnentwicklung. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das mag jetzt Interpretationssache sein, aber um dann darauf weiterzureiten, Armut in Deutschland, also mit Armut verbinde ich immer Hunger und halt so Armut. Wir haben ja in Deutschland eher eine relative Armut. Also ich will jetzt auch nicht, dass die Leute zu wenig Gehalt bekommen für das, was sie arbeiten. Aber so, ich höre jedes Mal so, die Armut wächst. Es ist relative Armut. So, Armut heißt Hunger. Hunger haben wir keinen. So. Mag sein, dass wir zu viele Tafeln haben und dass es nicht richtig ist, so wie es ist, aber ich habe da immer so ein bisschen Bauchschmerzen, speziell geringfügig beschäftigt. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet schon seit vielen Jahren halbtags, weil er einfach sagt, er hat lieber Freizeit, anstatt ein ordentliches Gehalt zu haben. Einfach nur zu sagen, das ist Armut, ist irgendwie zu kurz. Ich finde es so. Ich kann damit nichts anfangen, aber ja, bevor ich mich zu unbeliebt mache mit meinem prokapitalistischen Geschwätz. Ja, also das, was du gesagt hast mit dem Lohnniveau in Indien und in anderen Ländern, ich glaube nicht, dass das der einzige Grund für solche Sachen ist, aber die Entwicklung, ja, ich meine, du hast nicht ganz Unrecht, aber es gibt da noch schon ein paar andere Faktoren, die in Deutschland das Lohnniveau nach unten drücken. Wobei die Wertschöpfung ja immer noch relativ hoch ist und die Produktivitätssteigerung in Deutschland. Ja, natürlich ist sie in Indien viel höher, die Produktivitätssteigerung im Vergleich, aber die kommen natürlich vom viel kleineren Niveau. Und das Ding ist ja auch für ein Wirtschaftswachstum, inwieweit du Globalisierung brauchst. Ich bin nicht blind nur für die Globalisierung, aber zu sagen, dass die Globalisierung nur schlecht ist, ist halt auch so. Ist alles nicht so einfach. Aber ja. Das war auch von Mammon. Ist er mittlerweile wieder da? Nö. Es geht ums Horn. Wenn die Kuh noch ein Kälbchen ist, werden die Hörner weggebrannt. Auch in der Schweiz ist das gängige Praxis. Die Hornkuh-Initiative will das ändern. Die Kuh ist das heimliche Nationaltier der Schweiz. Tja. Scheint so zu sein. Aber jetzt würde ich sagen, mit diesen Hörnern, also Kennt man ja normalerweise eher dieses hier, ne? Also apropos Schweiz, ich habe die Tage gelernt, dass Nietzsche Zeit seines Lebens einen schweizerischen Pass hatte. Nur so als nebenbei. Zum Horn kann ich leider nichts sagen. Er war quasi ein Übermensch, meinst du, ja? Ein Schweizer Übermensch, weißt du, Nietzsche ist ja ein bisschen so ein anrüchiger Philosoph und dann ist das auch einer, der zwar Deutscher zugerechnet wird, aber halt wieder da aus vom Berg da unten da kommt. Weißt du, ich finde es faszinierend. Also. Lean In has been discredited for good to defend Facebook. Sheryl Sandberg put capitalism before feminism and democracy. Tja, wer hätte es gedacht? Also, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, Lean In ist quasi ein Ratgeberbuch für Frauen, die in Unternehmen aufsteigen wollen und wie sich Frauen in Unternehmen ordentlich benehmen, damit sie aufsteigen. Und das hat sehr starke feministische Tendenzen, eigentlich ziemlich offensichtliche feministische Tendenzen, Third-Wave-Feminismus, muss man dazu sagen. Und das Buch wurde geschrieben von Sheryl Sandberg, das war die COO von Facebook, also eine der, ich sage jetzt mal, mächtigsten Frauen weltweit im Unternehmenssektor. Und wo das Buch rausgekommen ist, hat das halt für riesige Schlagzeilen gesorgt, weil endlich, vorher war es nicht möglich, aber jetzt können Frauen endlich auch erfolgreich sein, dank dieses Buches. So wurde das quasi verkauft. Und jetzt haben die Feministen so ein bisschen rausgefunden, so ja, ja gut, ich meine, irgendwie hat die dann doch so ein paar Entscheidungen getroffen, die nicht, ja, also sie hat im Endeffekt quasi in ihrem Buch dargestellt, dass man nicht nur für sich selber, sondern auch für die Sache des Feminismus sich anstrengen soll und aufsteigen soll, Karriere machen soll und andere Frauen eben auch nachziehen soll. Dadurch quasi die Idee des Feminismus quasi prägen und das teilweise auch über irgendwelche geschäftlichen Vorgaben zu setzen. Ja, also es geht nicht nur ums Geld, sondern es geht darum, Frauen mehr Macht zu geben. So, und da sie halt als Unternehmens Chief Operation Officer halt doch eher unternehmensorientierte Entscheidungen getroffen hat und eben nicht irgendwelche Frauen dauernd bevorzugt hat, ist sie jetzt bei den Feministinnen leider unten durch. Also mir tut es nicht leid, aber interessant auf jeden Fall. Wir hatten das Buch sogar mal besprochen in einem Stream. Fällt mir da gerade auf. Ja, also irgendwo ist die Hölle zugefroren und das Pentagon hat eine Audit bekommen. So, das sind so zwei Ereignisse, die ungefähr gleich wahrscheinlich eingestuft wurden, noch vor einiger Zeit. Weil das Pentagon einfach mit seinen 2,7 Trillionen US-Dollar-Budget pro Jahr einfach, keine Ahnung, jenseits von allem ist, was irgendwie handelbar ist, buchhalterisch. Unter anderem deswegen, weil es halt auch sehr viele Bereiche gibt, wo die einfach geheim sind oder wo irgendwelche Gelder einfach ja nicht nachgewiesen werden müssen. Über irgendwelche Black Projects will ich jetzt gar nicht reden oder irgendwelche Seiten-Revenue-Streams, wo die noch Geld bekommen, jenseits von dem Haushaltsbudget, was denen zugewiesen wird. Ja, und deswegen wundert es auch keinen, dass jetzt die erste Audit total gescheitert ist und dass überhaupt nicht wirklich was bei rumgekommen ist. Und selbst die Leute vom Pentagon, die sich damit beschäftigt haben, haben sich hingestellt, haben gesagt, so ja, also wir bleiben ganz ruhig, wir haben gar nichts anderes erwartet, schauen wir mal, was die Zukunft zeigt. Also die ganze Sache ist wirklich eine absolute Farce. Aber dass man zumindest es mal versucht hat, finde ich schon bemerkenswert. Ja, mal gucken. Vielleicht gibt es bald auch mal eine Audit der Fed. Aber ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben. And the Fed. Right-wing trolls report online sex workers to tax authorities in a suit thought. Part, Audit, ich keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich find's lustig. Scheinbar haben sich Insels zusammengeschlossen, um Frauen, die online Trinkgelder bekommen für ihre Online-Präsenz, dass man sie eben dem FBI meldet. Und das Interessante ist, dass wenn man das meldet, und die was finden und viel nachgezahlt werden muss, man auch Geld bekommt. Also, und scheinbar hat es jetzt auch schon eine Webseite gegeben, die, wo halt der Hoster die Domain gekündigt hat, aufgrund des Sword Audit. Also incels.me, a major hub for online hate speech, got shut down, suspended by ME Registries. Also die Inselfront macht mobil, ist auf jeden Fall interessant. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, was da noch alles passiert. Hast du jetzt nicht ein bisschen was verwechselt? Weil, soweit ich das verstanden habe, war das jetzt von irgendwelchen Pickup-Artists. Ich habe es als Insels benannt, weil manche meinten, ah, das sind alles Insels, muss Insels sein, aber tatsächlich, ich weiß nicht, wer es wirklich war und die Frage ist auch, ob du... Ich habe gemerkt, dass dieser Rouge V da irgendwie involviert war. Ja, beste. Rouge V, Gott hab ihn selig, der zukünftige Kultanführer. Apropos Kult, sie will Kanzlerin werden und startet mit einem Frontalangriff auf Kurz. Die Idee ist, dass man in Österreich Kanzler wird, indem man die Steuer auf Mieten senkt und eine Monatsmiete weniger zahlt. Und das will man machen und damit will man sich wählen lassen. Das Interessante ist, da hatte ich die Tage was von John Sovel gelesen. Warte, ich hab's gleich. It is hard to understand politics if you are hung up on reality. Politicians leave reality to others. What matters is in politics what you can get the voters to believe, whether it bears any resemblance to reality or not. Ja, einfach runter mit Steuern und der Hauptsache Steuergeschenke und Feministin sein und go for it. Das wird schon. Ja, mal gucken, was da noch so passiert. Warum weiße Männer Astrologie so sehr hassen? Das ist eine gute Frage. Ich habe den Artikel aber nicht gelesen. Ich fand einfach nur die Überschrift klasse. Also, ich habe mich von Clickbait triggern lassen. Gespannt. Woran liegt's? Wissen wir ja nicht. Ja. Also wäre mir jetzt aber ich mein, neu, dass das so problematisch wäre mit Astrologie. Ich meine, es gibt Leute, die schütteln den Kopf darüber, aber irgendwie so ein Hassobjekt ist das doch nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Also, nee, wüsste ich auch nicht. Gibt es denn irgendwelche indigenen Völker, die Astrologie betreiben? Ja, auf jeden Fall. Ja, komm, indigenen Völker, da gibt es doch allen möglichen Scheiß. Kannst du dir irgendwas ausdenken und würfeln und irgendein Stamm hat das als Kultur, die 2000 Jahre alt ist. Also, ja gut, Astrologie gibt ja viele Sachen, ne? Von irgendwelchen mexikanischen antiken Völkern bis hin zu irgendwelchen wandernden Zirkus-Handlesern. Ne? Ich meine, was für Astrologie wird denn da gemeint? Aber gut, es hat ja keiner gelesen. Perfekte Vorbereitung. Jordan Peterson, it's too nice to win the culture war. Ja, ich, keine Ahnung, Alter, Sputnik, Mann. Guck dir eine Kontroverse an und schreib darüber, dass man nicht genügend problematische Auseinandersetzungen in der Kultur hat. Also ich fand den Artikel ganz interessant, aber es ist halt irgendwie so, ich habe da das Gefühl, dass es so ein Zündeln ist. So, hier, guck mal, eine Black Pill, schluck die, das wird schon so. Ja, Peterson ist manchmal zu freundlich, ja, aber mit Schreien kommst du halt auch nicht voran. Also ich, keine Ahnung. Schreien können sich die Anhänger, also von Peterson und irgendwelche SJWs, die können sich anschreien, aber nicht die intellektuelle Figur selber, die sollte es dann schon hinbekommen. So. Und ich sag das als jemand, der früher sehr gerne rumgeschrien hat im Stream. Ich mag es auch zu schreien. Hier in dem Artikel, die Rechten zu verstehen, heißt nicht, ihnen zuzustimmen. Wird Habermas mal wieder rausgekramt. Und da gab es einen ganz guten Punkt. Diese Befürchtung ist nachvollziehbar, insbesondere mit dem Blick auf das, was Ende August in Chemnitz geschah. Und doch, der demokratietheoretische Ansatz von Habermas birgt auch ein Problem. Geht er doch mit einer klaren politischen Polarisierung einher, die den vielbeschworenen Spalt in der Gesellschaft nicht nur vergrößert, sondern sogar mit verursacht. Auf der einen guten Seite stehen die Linken als Wächterin und Verfechterin der Vernunft, auf der anderen Seite der rechte Pöbel, verführbar, dumpf und irrational. Auf eine Formel gebracht, links ist progressiv und rechts ist regressiv. Dies ist die Logik, die der deliberativen Demokratietheorie zugrunde liegt. Versuchen wir uns nur kurz einmal vorzustellen, wie man sich so fühlt als ein Mensch, der elitär, elitenfern ist, sagen wir in Sachsen lebt und aus Frust AfD-Wähler ist und von linken Intellektuellen liest, die ihn als regressiv und blockiert, also im Grunde als geistig Zurückgebliebenen bezeichnen. Von Intellektuellen, die nicht mit ihm reden wollen, sich nicht mit ihm auseinandersetzen, sondern ihn schlichtweg, um das Wort von Habermas zu verwenden, abtun wollen. Man darf vermuten, dass sich der Frust dieser Menschen und sein Hass auf die Elite nur noch verstärkt. Die Leitmedien, Lügenpresse, die Kulturelite, realitätsfern, gefangen in ihrer eigenen Blase. Nur noch mit sich selbst und den genderneutralen Toilettentüren beschäftigt. Tatsächlich war Chemnitz nicht nur ein Ausdruck von Rassismus und einem weit verzweigten, effektiv funktionierenden rechtsextremen Netzwerk. Es war aber auch ein Symptom eines tiefen Missvertrauens. Die da oben verachten uns, haben uns vergessen, haben keinen Blick für unsere Probleme. Und vor allem, sie nehmen uns nicht ernst. Wen verwundert es, dass Menschen, die so denken, die Alternative für Deutschland, für die einzig gangbare Lösung halten und Bücher kaufen, die aus ihrer Sicht von linksliberalen Leitmedien zensiert werden. Es ging da um ein Buch, das Fines Germania, wo man halt versucht, alles, was rechts ist und was rechts vielleicht auch mal ein Stückchen mehr rechtskonservativ ist, halt abzublocken und halt immer nur den Kopf schüttelt. Und ich habe den Artikel ziemlich gefeiert, weil ich kann den Habermas noch am ehesten von der Frankfurter Schule leiden, aber ich habe trotzdem Bauchschmerzen mit seinen Theorien. So, ja. Und ich fand es ganz schön, dass man mal den Habermas rausgekramt hat und ihm so ein bisschen so. Gegenzensur, mehr Bücher für alle. Den einzig wahren herrschaftsfreien Diskurs gibt es hier bei uns. Genau. Wenn wir etwas weiter runter scrollen, dann sehen wir eine wunderschöne Karte von Schweden. Und es geht hier um Brandstiftung. Und da passiert kaum etwas in Schweden. Also. Ja, es sind Gebäude, Autos, etc. Also schon relativ viel. Torching ist ja auch eine schöne Bezeichnung, ne? So Kerzen machen oder so. Und so Fackeln machen. Also ich habe bei der Firma, wollte ich jetzt mal anfragen im Dezember, damit ich vielleicht von denen auch mal historische Daten bekommen kann, damit man das mal ein bisschen vergleichen kann, ob es wirklich so krass mehr ist wie früher. Und ich mache das aber mal noch Anfang Dezember. Also ja. Dann kriegen wir einen historischen Kontext zu dieser Karte. IPCC-Report, mehr nukleare Energie ist notwendig, um die Pariser Klimaabkommen-Ziele zu erreichen. Wer hätte es gedacht? Ja, so war man ja schon gesagt, mitgeworben. Ja, ohne Atomenergie geht es nicht. Also, ja, das war es auch schon. Also, ja, an dieser Stelle gebe ich mal eine kleine Dokumentationsempfehlung, und zwar Pandora's Promise. Ich glaube, Pandora's Versprechen, die gibt es auch auf Deutsch. Da geht es um Nuklearenergie und solche Sachen. Ja, und vielleicht kommt die Lösung dann vielleicht doch aus einer anderen Richtung, nämlich hier von der Uni München. Die haben mit Algen eine Lösung gefunden, dass sie da das CO2 drin ja sammeln können. Gut, Pflanzen brauchen das ja sowieso. Und wenn die das dann gesammelt haben, fleißig, diese Algen, dann, ja, ich weiß nicht genau wie, dann burnen sie das ein mit am besten aus der Sonne gewonnener Energie natürlich über so Parabolspiegel, und sie sagen dann klein brennen, und dann haben sie praktisch so eine Art Kohlenstoffbröckchen, und die wiederum kann man dann auch den Pflanzen wieder zuführen als Dünger oder einfach eben unter der Erde bunkern. Und die IPCC hatte das Ganze schon irgendwie eingeschätzt als möglicherweise relevant sozusagen. Das heißt, da kommt eine Technik offensichtlich aus Deutschland auf diese Geschichte zu, die das Problem einfach auch beheben könnte. Ja. Toi, toi, toi. Die sind da schon seit ein paar Jahren dabei. Und diese Umwandlung der Pflanzen in so CO2-Klumpen sozusagen, die haben sie jetzt vor einem Jahr oder sowas zum ersten Mal hingekriegt. Problem ist noch der Energieaufwand. Wie gesagt, den will man über Sonnenkollektoren oder sowas stemmen. Zum Beispiel in der Wüste. Ne? Jo. Absolut gut, auf jeden Fall. Weil, unterstützenswert, finde ich. Weil, wenn überhaupt, ist eh nur technologische Lösungen möglich. Also. Denke ich auch. Ja, das ist irgendwie sich zurückschrauben und so weiter. Ja, das hilft dann für eine Weile, ne? Ja, das finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Berlins Wassermangel wird immer dramatischer. Also Mauer drum bauen und gut ist. Also, jetzt, dann hat man ein Staubecken, meinst du? Ja. Ja, also Wasser ist ja immer wieder ein Thema, was aufkommt. Über Kapstadt haben wir ja auch öfters mal geredet. In Kapstadt machen die mittlerweile so komische Sachen, wie dass sie bestimmte Baumarten, die dort sind, quasi aus dem Boden rausreißen, weil die zu viel Wasser benutzen. Aber gleichzeitig haben sie jetzt Entwarnung gegeben, die Wasserkrise in Kapstadt scheint vorüber zu sein, zunächst erstmal. Aber in Berlin gibt es auch eine Wasserkrise. Und tatsächlich ist die Wasserkrise in Berlin so signifikant, dass eigentlich schon das Wassersystem in Berlin kollabiert haben müsste. Allerdings hat gerade Berlin sehr durch seine Umgebung und Infrastruktur sehr viele Möglichkeiten der Wasserregulierung, die andere Regionen nicht haben. Ja, beispielsweise alleine das Wasser, was die Klärwerke in Berlin mittlerweile ins System pumpen, sorgt teilweise dafür, dass die Spree rückwärts fließt. So, ja, und einfach nur mal ein Fakt. Und sehr viele andere Sachen, es gibt sehr viele Rückhaltebecken, sehr viele Staubecken, sehr viele Fischereiüberlaufbecken, die halt jetzt alle in das Wassersystem in Berlin eingespeist werden, was eigentlich nicht im Sinne des Erfinders war, aber zumindest wird das Wassersystem so am Laufen gehalten. Das Problem an einem Wassersystem ist ja, wenn der Druck auf den Rohren irgendwann zu gering wird, dann gehen die Rohre kaputt und man muss sie auswechseln. So. Hauptsächlich, weil halt das Rohrsystem Berlin auch schon so alt ist. Ja, also sehr interessant, in Berlin wird Folgen werden nächstes Jahr erst wirklich sichtbar sein, weil Berlin jetzt mittlerweile an einem Punkt angelangt ist, dass das Grundwassersystem sich nicht mehr selbst regulieren kann. Das heißt, der Grundwasserpegel wird jetzt immer weiter sinken in Berlin und wird ab nächstem Jahr halt schon so weit sein, dass halt Leute mit ihren Gärten schon Probleme haben, dass den Leuten jetzt teilweise empfohlen wird, sie können sich darauf einstellen, indem sie bestimmte Pflanzen anpflanzen, die besonders tiefes Wurzelwerk haben, dass sie noch Wasser bekommen und so. Ja, also Infrastrukturkollaps in Berlin wäre schon gewesen, hätten die nicht das Glück, Berlin zu sein und bei allen Leuten um Hilfe bitten zu können. Ja, in Win for Trump, Merkel changes course on US gas imports. Ja, darüber habe ich ja schon mehrmals gesprochen. Hier geht es im Endeffekt um Gasimporte nach Deutschland. Die Nord Stream Pipelines haben wir ja, da importieren wir das ganze Gas aus Russland. Aber die Amerikaner haben ja ihr Fracking-Gas und das möchten sie auch verkaufen. Das können sie allerdings nur verkaufen, wenn sie es halt verflüssigen und in Tanker packen. Und diese Tanker brauchen besondere Terminals und die sind relativ teuer. Und die EU hat bis jetzt keine Fördergelder dafür gezahlt, um diese zu bauen. Und auf diplomatischen Druck werden die jetzt gebaut. Unter anderem 3 in Deutschland, in der Nähe von Bremerhaven, werden 3 von diesen Terminals gebaut. Und es ist so gekommen, wie ich mir dachte. Ja, also wir bezahlen jetzt das teure Gas aus Amerika, um diplomatisch auf der sicheren Seite zu sein. Wunderbar. Ja, Jemen, Jemen, Jemen. Hier ist mal ein Artikel über den Jemen. Der ist nicht so wirklich super. Ja, sieht man unter anderem daran, wer hier die Sponsoren sind. Man sieht ja das Logo eingeblendet. Bill & Melinda Gates Foundation. Im Endeffekt geht es darum, dass in Jemen jetzt vor der größten Hungerkatastrophe steht, die es jemals hatte. 13 Millionen Leute könnten verhungern. Und das wird in dem Artikel halt so dargestellt, dass es alles halt damit zusammenhängt, dass es halt einen Bürgerkrieg gibt. Die Houthi-Rebellen hätten irgendwie Sachen eingenommen, etc. pp. Aber es wird total außen vor gelassen, dass es halt also Saudi-Arabien befindet sich ja im Krieg gegen diese Rebellen in Jemen, mit offizieller Genehmigung der vorigen Regierung. So. Ja, und dass die Saudis halt wirklich Kriegsstrategien fahren, um die Leute wirklich auszuhungern, dass sie zum Beispiel Konvois daran hindern, Nahrungsmittel nach Jemen zu bringen oder halt strategisch Infrastruktur bombardieren, damit halt die Bevölkerung nicht überleben kann. Das erwähnt der Artikel mit keinem einzigen Wort und das ist meiner Meinung nach der wahre Grund von dieser Hungerkatastrophe. Ja, das nur mal kurz zum Jemen, weil der Jemen kommt immer zu kurz. Jetzt auch, aber wenigstens haben wir es mal erwähnt. Ja, während die Hamas Raketen schießt und ihr Geld dafür ausgibt, kommt Israel mit einer Technologie an, die aus menschlichen Exkrementen einmal Biomasse machen kann, die man zum Verbrennen verwenden kann und einmal als Dünger für das Feld, was ich ganz interessant finde. Also, ja. Also nochmal so eine Frage, aber was ist jetzt die neue Erfindung daran? Wirklich neu ist es nicht, ich weiß. Also. Ich meine, Biogasanlagen kenne ich. Und so Felddüngen kenne ich auch irgendwie. Mit Exkrementen. Ja, aber der Bill Gates hat einen Wettbewerb gestartet, wo man Technologie einreichen kann. Und da haben die halt einen relativen Low-Price, Low-Cost-Apparat halt vorgestellt, den du dir halt in den Hinterhof stellen kannst. Also. Okay. Darum ging es in dem Artikel. Ah, LA Band Threaten faked a fanbase to land a European tour no one attended. Das ist ein sehr lustiger Artikel, ja, über den ich gestolpert bin. Es geht im Endeffekt um also es ist nicht mal eine wirkliche Band, es ist eigentlich ein Typ, dieser Threaten, und der hat halt so ein paar Bandleute engagiert und hat eine Europa-Tour gestartet. Und das Interessante daran ist, dass der halt im Endeffekt ein absoluter Hochstapler ist. Ja, der hat sich halt in mehreren Orten quasi einen Auftritt erschlichen in diesen Bars oder Clubs oder wo der gespielt hat und hat halt mit Hilfe von Social Media Accounts und mit irgendwelchen gekauften Likes und Facebook-Bots, die sagen, wir werden kommen und der hat quasi einen Hype erzeugt und sich damit eine kleine eigene Europa-Tour ermogelt. Und tatsächlich ist es so lächerlich, dass der Artikel ist sehr witzig, absolute Leseempfehlung, dass der teilweise vor einer Person gespielt hat. Ja, vor einem Saal, wo 150 Leute rein waren, und der hat eine einzige Karte verkauft. Ja, und in dem Artikel wird dann immer halt auch gezeigt, die Reaktion von den Locations, wo der halt war, wo der gesagt hat, oh, der ist so schlimm, der hat uns so angelogen und hier blacklisted und da muss auf jeden Fall, ja, ein sehr lustiger Artikel. Ein Typ mogelt sich durch die Gegend. Ich weiß nicht genau, warum er das macht, weil Geld kriegt er ja nicht wirklich dafür. So wie sich der Artikel liest, hat er teilweise sogar draufgezahlt, weil eine Bar hat beispielsweise gesagt, so, ja, hier, du hast gesagt, du hast irgendwie 200 Karten verkauft, jetzt ist hier eine Person, du musst jetzt uns Geld geben für die Technik und alles mögliche. Und dann hat er selber noch das alles aus eigener Tasche bezahlt. Also ganz seltsam, aber lustig. Oder vielleicht in so ein Rich Kid aus Amerika oder so. Ich habe da auch von gelesen und von das Video dazu gesehen. Das fand ich ja echt ganz schön peinlich. Da hätte man nicht irgendwie drauf reinfallen müssen. Nur so ein paar Clubbesitzer haben es wohl gemacht. Und seine Welttournee bestand aus Auftritten in England, Schottland, Irland, Deutschland und Schweden, glaube ich. Ja, was, Welt oder Europa? Ich weiß nicht. Ja, das Video, er hat unter anderem ein Video richtig schlecht zusammengeschnitten, wo halt die Band auf der Bühne gezeigt wird und dann das Publikum, wie es jubelt, aber halt eindeutig nicht der gleiche Ort und so weiter. Mhm. Naja, lustige Sache. Jetzt ist weniger lustig. Terrorist Attacks in the United States. Das war von Ebel, auf jeden Fall. Das ist so klein auf dem Bildschirm, dass ich dann nicht so viel rauslesen kann. Wer hat es eingereicht? Ebel hat es eingereicht. Das ist vom National Consortium for the Study of Terrorism and Response to Terrorism. Und es ist eine Statistik, die halt weltweit alle Terroranschläge aufzeichnet, aber halt auch speziell die in den USA untersucht. Und ich finde es ganz interessant, dass du hier halt Left-Wing, Environmental, Right-Wing, Religious, Nationalist, Separatist und Single-Issue hast. Und weil wir doch jetzt in den letzten Wochen auch vor der Wahl in den USA halt Schießerei hatten, die halt auch jetzt nicht so gut verlaufen sind. Also das mit dem Tempel und gab es auch noch das in der Bar, dachte ich mir, dass man doch vielleicht mal für die mit einer Motivation dahinter sich eine Statistik anguckt und ist dann nachher auch in Quellen und man fragt mich kann nur sich so ein bisschen, ja warum die hier über 100% sind. Ah, das wird weiter oben noch erklärt, aber die Darstellung ist nicht so gut, weil du bei manchen Fällen mehrfach hast, also Single Issue and Nationalist zum Beispiel, so, und dann kommst du auf über 100%. Alles klar. How markets shape political preferences, a field experiment. In der Studie ging es darum, dass wenn man sozusagen lernt, mit Aktien umzugehen, lernt, Märkte zu verstehen, einen leichten Rechtsdrall bekommt politisch. Und das ist so ein bisschen so meine Geschichte, meine politische Entwicklung. Ich habe einen Rechtsdrall über Geopolitik und über Märkte verstehen bekommen, war früher wesentlich weiter links, dann irgendwann mal linksliberal. Mittlerweile stecke ich mir den linken Schuh gar nicht mehr an. Und ich fand es einfach interessant, dass ich halt über ein Experiment gestolpert bin, was halt erklärt, warum Menschen, die halt Märkte verstehen, eher dann rechts, also nach rechts driften, politisch gesehen. Und da habt ihr es. Also. Ja, nun, das mit der Opferideologie hört dann auf, ne? Ja. Ja, ich kann das schon nachvollziehen, allerdings ist das schon ein etwas falscher Ansatz, da zu sagen, da gibt es nur zwei Möglichkeiten der Strömung, links, rechts. Mhm. Ja, also, weil Du driftest ja nicht nach rechts, sondern eigentlich nach libertär, und Konservative sind auch nur dann libertär, wenn sie miteinander die Progressiven klein halten müssen. Also das ist so immer so ein bisschen so, ja. Aber ja. Also was ich halt nachvollzogen habe, ist, dass, was ich sehe, ist, dass Konservative bei finanziellen Projektionen Sonderszenarien eher mit einfließen lassen als Progressive. So, die Progressiven, die vertrauen sich darauf, dass der Plan klappt, und die Konservativen, die gehen eher davon aus, dass der Plan nicht klappt. So, also ich habe es jetzt vielleicht nicht so ganz ordentlich dargestellt, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Die Progressiven können keine Black Swans sehen, oder? Ja, so könnte man es auch sagen. How to choose your victim. The so-called mobbing game unleashes the dark side of the human nature, showing a high readiness to collectively pick out and fleece the victim. Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, in der Vorbereitung mir den Artikel durchzulesen, aber es geht um die Gruppendynamik, wie man halt jemanden federt und teert und dann aus der Community verstößt. Also, und scheinbar sind wir Menschen relativ schnell dabei, das umzusetzen, wenn das Experiment nur stimmt. Also, ja. Menschen, die politisch extremere Meinungen vertreten, sind generell glücklicher und reproduzieren sich deutlich wie Menschen, die eher Zentristen sind. Und Mutter Natur hat sozusagen einen Bias für Menschen, die politisch extrem sind. Mhm. In Sachen Fortpflanzung. Kann ich mir vorstellen, wenn du dir das vorstellst, dass irgendwie so eine Gruppe von Linken oder so, dass die so einen Leader-Typ auch dabei haben oder so, der wird dann auch von den Mädels eher gewählt. Das Alpha-Phänomen oder so. Und dann, ja. Du hast auch viel mehr Zeit, weißt du, kennst ja alle politischen Antworten schon, weißt du, weil du ja, das macht ja alles Sinn, schwarz und weiß, und dann hast du mehr Zeit halt, Kinder zu haben, so wortwörtlich. Das ist auch eine Rolle, Aber der Artikel, ich fand ihn ganz interessant. Also, Ja. Hier wird darüber ja gesprochen, dass ja die Zeitungen einen Negativitätsbias haben und die Menschen aber einen Positivitätsbias und dass die Medien deswegen so negativ sind, weil die Menschen so optimistisch sind und dass das dann wiederum alles in Ordnung ist, so wie es ist in den Medien. Also sozusagen, why bad news is good news, the media have a negativity bias overweighting bad things because people have an optimistic bias expecting good things which make the negative more outlying and thus newsworthy. Da habt ihr's. Tja, ich meine, so Journalisten haben sich daran gewöhnt, dass sie ordentlich trommeln müssen, wenn sie ein Thema mal pushen wollen oder so. Das geht nicht von alleine, ne? Ist klar. Eben. Also. Ich habe da so ein kleines Problem mit, weil an sich, also ich kann die Grundprämisse schon verstehen, aber irgendwie erschließt sich mir das Ganze noch nicht so ganz. Weil beispielsweise, dass mit Angst Nachrichten gemacht wird, hat ja nicht nur einen Grund, dass es nicht nur die etwas anderes zeigt als die Lebensrealität des Lesers, sondern da wird ja das Angstzentrum im Gehirn stimuliert und man damit wird doch eher gespielt. Ja, also nur weil es ein Preis außerhalb der Lebenserfahrung des Lesers liegt, da reicht doch nicht aus. Ich meine, natürlich, Leute lesen gerne über Sachen, die sie selber nicht erfahren im Alltag. Das ist klar. Es ist das Journal of Communication. Communication Studies ist jetzt nicht unbedingt die Disziplin, die glänzt durch Tiefe oder durch, weißt du. Ja, also vielleicht habe ich es schon total falsch verstanden, aber für mich hat sich das so gelesen, als ob da unterstellt wird, dass die Leute in ihrem Alltag immer nur mit Positiven konfrontiert sind und deswegen die negativen Nachrichten lesen wollen, weil das halt nicht in deren normalen Leben vorkommen würde. Ich meine, jeder Lebensalltag ist stressig. Deswegen verstehe ich die Prämisse nicht. Aber gut, vielleicht verstehe ich es auch einfach nur falsch. Nee, ist nur das Kommunikationsjournal, das ist alles. Diversity of opinions promotes herding in uncertain crowds. Scheinbar hat man in diesem Experiment festgestellt, dass sozusagen eine Diversität von Meinungen eher dazu führt, dass die Gruppe kollektiv besser zusammenarbeitet. Was ich interessant fand, aber ich, ja, also Tyrannei der Majorität sozusagen. Ist es nicht eher so, dass da jetzt dann mehrere Herden sich bilden? So verstehe ich das noch von der Überschrift, ja. Das wäre ja dann nicht so harmonisch eventuell. Nein, dass du am Ende sozusagen durch viele verschiedene Meinungen hast du dann Koalitionsbildung und dadurch hast du dann sozusagen stärkere kollektivistische Aktion, die durchgeführt wird, dadurch, dass du viele verschiedene Einzelmeinungen hast, die abweichlerisch sind. Mhm. Also, irgendwann schaffen wir unsere eigene Staats- und Systemtheorie und dann können wir auch kritisieren und kritisch sein. The stylish socialist who's trying to save YouTube from alt-right domination. Das ist ein Artikel im New Yorker über ContraPoints, der ganz interessant ist zu lesen. Ja, das war's auch schon. Wer ist denn ContraPoints? Kannst du zwei, drei Sachen dazu sagen? Das ist ein sozialistischer SJW-YouTuber, der ganz gute, also die ganz gute Content macht und ja, also ist auf jeden Fall mal sozusagen vom Feindeslager mal angenehmere Videos zum Anschauen. Also ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, ContraPoints. Hier haben wir einen Foreign Policy Artikel zum Thema chinesische Social Credit System. Also ich teile die Meinung dieses Artikels nicht, sage ich direkt. Allerdings ist das ein sehr interessanter Artikel, um sich mal anzugucken, wie diese ganzen Sachen schön geredet werden und relativiert werden. Also es geht um das Social Credit System in China. Da geht es direkt los mit dem ersten Punkt. Es gibt nicht nur ein System, verschiedene Regionen haben unterschiedliche Systeme, die sind teilweise miteinander verbunden, teilweise nicht. Die haben unterschiedliche Namen und das ist zum Beispiel ein Ansatzpunkt, wo hier drauf gegangen wird, so nach dem Motto, nein, es gibt ja nicht nur ein System, es gibt das System in 14 verschiedenen Provinzen, bla bla bla, als ob das irgendeine Aussage wäre. Sesam 1, 2, 3 und 4 oder was? Bitte? Sesam heißt das, glaube ich, ne? Ja, Sesame ist eins von denen. Ja, mhm. Und Sesame ist beispielsweise auch nicht ein Projekt vom Staat, sondern von einem privaten Unternehmen. Wobei privates Unternehmen in China, darauf wird halt dann auch hingewiesen, so, ja, nee, der Staat macht das ja gar nicht, das machen private Unternehmen. Dann wäre es alles ein Übersetzungsfehler. Es geht gar nicht um Social Credit, sondern es geht um Credit Rating, also für Kreditvergabe, ob man kreditwürdig ist. Allerdings direkt im nächsten Absatz sagt er selber so, ja, aber das chinesische Credit Scoring System ist ja geplant bis 2020, ja. Aber das Einzige, was damit gemacht werden soll, ist Compliance with legally prescribed social and economic obligations. Ja, also, und der meint, als ob das so vollkommen normal wäre. Nur in einem totalitären Staat, wo der Staat dir sagt, du musst das und das und das machen, ist das halt eine prescribed social and economic obligation. Und nicht einfach nur irgendwie sowas. Ja, also der ganze Artikel... Das ist jetzt aber imperialistisch von dir. Also China ist doch nicht totalitär. Die haben nur eine andere Art und Weise zu regieren. Also das ist so eurozentristisch von dir. Mensch, Small. Ja, genau. Das ist auch ein Argument, was hier gemacht wird, weil man ja aus der europäischen Linse das alles gar nicht nachvollziehen kann, weil in China ja ist alles noch so korrupt ist und so durcheinander, dass man so ein hartes System theoretisch brauchen könnte, um da ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Aber gleichzeitig sagt er wieder, aber natürlich passiert das ja nicht, weil es geht ja nur, es ist erstmal nur ein Plan für die Zukunft. Und dann ist es ja auch im Moment nur so, dass Privatpersonen davon gar nicht betroffen sind, wie zum Beispiel die Leute nicht mehr mit dem Zug fahren dürfen. Ja, zum Beispiel, ja. Es sind ja keine Privatpersonen. Sondern er meint, es würde nur Unternehmer betreffen, also Leute, die ein Unternehmen besitzen würden und staatliche also, Leute. Die brauchen also dringend ein paar mittelmäßige Frauen da in China, oder wie? Bitte? Die brauchen also dringend ein paar korrupte und mittelmäßige Frauen. Da warst du noch nicht da, Price. Wir haben heute gelernt, dass wir dringend mehr korrupte und mittelmäßige Frauen brauchen. Genau, Gleichberechtigung auch da. Ja, Frauen sind auch schlau. Die können auch Leute übers Ohr hauen. Die brauchen nur mehr Chancen. Ja, also ich habe es ja schon mal gesagt, in China passieren halt komische Dinge und teilweise wird das halt wirklich einfach klein geredet, so nach dem Motto, ach, das passiert gar nicht, das ist alles nur das ist ein sehr gutes Beispiel dafür und ist auch ein etwas längerer Artikel, wo auch sehr viele Punkte eingegangen wird. Ja, schaut es euch an, dann habt ihr alle Bullshit-Argumente mal gehört. Bleiben wir in China. Ja, China hat ja diese Umerziehungslager, wo hauptsächlich Nicht-Han-Chinesen umerzogen werden, um sich so zu benehmen wie Han-Chinesen. Hauptsächlich die Uiguren in der Region Xinjiang, die ja auch noch Muslime sind, was es nicht einfacher macht. Und die AfP hat jetzt mal so was Ähnliches wie so ein kleines investigatives Journalistenstück hingelegt. Und zwar haben die offizielle Dokumente von China ausgewertet und da geht es um Requisitionsdokumente, also im Endeffekt, welche Materialien in diese Lager geschickt werden, ja, und was für Materialien in diese Lager geschickt werden, ja, Schulbücher, Stiefel, Betten, Decken und diese ganzen anderen Sachen. Und aus diesen Sachen haben die halt, ja, quasi bestimmte Rückschlüsse ziehen können, was da so für Aktivitäten vor sich gehen in diesen Lagern, ja. Und ganz interessanter kleiner Artikel, nochmal ein paar zusätzliche Informationen zu diesen ganzen Lagern da, hauptsächlich in Xinjiang. Ich kann nur nochmal dran erinnern, an den einen Artikel, den wir mal besprochen haben, wo es diese Matrix gab. Wenn du das machst, dann landest du im Umerziehungslager und das ist so umfangreich gewesen, dass man schon fast eine Negativliste dessen machen können. Das wirkt. In diesem Artikel hier von Quillette geht es um den Hintergrund zwischen Postmodernismus und Andrea Dworkin, den man sich durchlesen kann, wenn man an der theoretischen Auseinandersetzung interessiert ist. Ja. Das war's auch schon. Ist der Artikel mit den Stutenkörnern gar nicht dabei, denen sie die Pfeifen weggenommen haben? Stutenkerl, ich kriege jetzt die Pfeifen abgenommen, weil wegen Raucherschutz. Nicht Raucherschutz. Und ich dachte schon, Und ja, überhaupt, wo bleiben die Stutenmädchen? Kann sein. Hm? Muss auch eine Stutenfrau jetzt geben. Und was kriegt genau, das kann dann auch als nächstes sein, als Kritik. Hoffentlich kriegt die keinen Besen in die Hand, dann gibt es einen Aufstand. Ja. Was kriegt die denn in die Hand? Ein Schild oder ein Pussyhead. Oh ja. Ja, das war die Wettermaffen. Lasst euch nicht gendern, geht in den Wald, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Nächste Woche dann hoffentlich auch wieder mit funktionstüchtiger live.weltraumaffen.com-Seite. Ich bastel da noch dran, keine Angst, Leute, aber auf jeden Fall müsste es heute auf jeden Fall eine Ecke schneller auch gelaufen sein bei euch, wenn ihr es da noch geguckt habt. Danke nochmal, Chris, dass du das so eingerichtet hast. Hast du gut gemacht. Ja, danke mir, wenn es fertig ist. Ach so, nicht so weit. Gut, gut. Ja, ansonsten, ja, viel Spaß noch im Leben. Bis nächste Woche. Schönen Restsonntag. Ja. Schöne Woche. Haut rein, Leute. Gewalt auf uns.